kurz. Mal schauen. Nee. Ich sag schon mal herzlich willkommen bei der Blattpunkt-Veranstaltung Demokratie und die Linke. Wir werden uns die nächsten zwei Stunden, hier mit dem Podium mit euch drei auseinandersetzen. Bevor ich die Sprecher vorstelle, sage ich kurz was zu unserem Projekt. Wer Plattbus noch nicht kennt, Plattbus ist ein Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung mit dem Ziel der praktischen Re- und Neuorganisation einer marxistischen Linken. Wir organisieren Lesekreise, Diskussionsrunden und geben ein Journal, die Plattbus Review, raus zu Problemen und ungelösten Aufgaben der alten 1920er bis 1930er. Der neuen 1960er bis 1970er und der postpolitischen Linken 1980er bis 1990er heraus. Und in den eben genannten Dreiklang ließ sich vielleicht noch ergänzen die Auseinandersetzung mit der jüngst verstorbenen Millennial-Linken, die seit Mitte der 2000er bis etwa 2016 sich an der Neuorganisation einer marxistischen Linken oder einer Linken versucht hat. Heute geht es um Demokratie und die Linke. Ich werde kurz diesen Mikro-Essay, den wir als Einladung erschickt haben, verlesen, damit er auch nicht verloren geht. Die ganze Mühe, die das Organisationsteam Jakob da vorne reingesteckt hat. Also, Demokratie und die Linke. Nachdem die Geschichte bis ins 20. Jahrhundert eine Vielzahl verschiedener politischer Ideale gekannt hat, scheinen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Linke wie Rechte daran übereinzustimmen, dass am Ende der Geschichte die Demokratie steht. Demokratie verteidigen, Demokratisierung der Wirtschaft, demokratischer Sozialismus. In all diesen Slogans prominenter linker Aktionen der letzten 20 Jahre und von Parteiprojekten wie Die Linke und Syriza über Occupy und Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hin zu den kürzlichen AfD-Protesten, ist Demokratie ein unverzichtbarer positiver Bezugspunkt linker Politik. Dieses Bild wird allerdings weniger eindeutig, wenn man linke Argumente für das Einschränken demokratischer Rechte und das Entscheiden gegen Mehrheiten betrachtet. Einerseits seien Eingriffe von oben, wie ein AfD-Verbot, unvermeidlich zur Verteidigung der Demokratie, andererseits sei ziviler Ungehorsam von unten auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung notwendig zur Bewältigung der Klimakrise. Jedenfalls wird die Linke in Teilen der Bevölkerung als undemokratisch wahrgenommen, worauf nicht zuletzt die Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht eine Reaktion ist. Angesichts dieser einander widersprechenden Positionen stellt sich die Frage, was der historische und gegenwärtige Bezug der Linken zur Demokratie ist. War die Linke immer demokratisch und ist mehr Demokratie immer links? Muss Demokratie in einem liberalen Staat verwirklicht werden oder gibt es eine linke Alternative? Braucht die Linke Demokratie als Mittel gesellschaftlicher Veränderung oder besitzt diese einen Wert an sich? Ist Demokratisierung gleichbedeutend mit Emanzipation oder kann sie auch ein Hindernis dafür darstellen? Schließlich, ist Demokratie gegenwärtig in einer Krise und wenn ja, wie sollte sich eine Linke dazu verhalten? Die Sprecher neben mir, Lukas von Plattbus, dann Sarah B. Heinrich, ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend, befasst sich schwerpunktmäßig mit sozialpolitischen Themen, mit Klassenauseinandersetzung und ist Kolumnistin beim Neuen Deutschland und veröffentlicht hin und wieder bei Jacobin Artikel. Dann ganz zu meiner Linken, Freek Hüsken, emeritierter Professor für politische Ökonomie des Ausbildungswesens. Ich soll darauf hinweisen, dass Herr Hüsken heute sehr verbilligte Exemplare seiner Bücher für uns mitgebracht hat, die ihr vorne am Büchertisch nach dem Podium erwerben könnt. Plattbus schließt sich da gleich an. Also wir haben auch eine ganze Reihe Bücher von uns am Tisch dort liegen. Die könnt ihr, ich denke mal, bei Jakob oder jemand anderem erwerben. Die Plattbus Review daneben ist kostenfrei, die könnt ihr euch einfach mitnehmen, einpacken, wie ihr wollt. Die Diskussion heute wird in drei Runden gewissermaßen verlaufen. Die erste, da werden wir von jedem ein Eingangsstatement hören, etwa 10 Minuten, um die Diskussion zu fundieren. Danach wird es die Möglichkeit der Sprecher geben, aufeinander einzugehen, nochmal kürzer. Und dann werden wir die Diskussion öffnen für Q&A. Bei Q&A bitte ich um Verständnis, dass wir immer nur eine Frage nacheinander nehmen. Also wir sind keine Fans davon, groß Fragen zu sammeln und dann gebündelt beantworten zu lassen, weil das immer dazu führt, dass eigentlich die Sprecher sich ihre Lieblingsfrage aussuchen können und vielleicht unangenehmen Sachen ausweichen. In diesem Sinne, Lukas, du hast das Wort. Gut. Die bürgerliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft des allgemeinen Austauschs von Waren. Das bürgerliche Individuum ist Eigentümer, wenn schon von nichts anderem, dann zumindest von sich selbst. Im Staat sollen die unterschiedlichen individuellen Interessen in allgemein verbindlichen Gesetzen versöhnt werden. Insofern die bisherige Organisation des Staats im Konflikt mit den Bedürfnissen dieser sich beständig selbst revolutionierenden Gesellschaft gerät, muss dieser umgestaltet werden. Das, was man heute Menschenrechte nennt, sind Rechte der Gesellschaft gegen den Staat. Hinter der Idee, dass diese Rechte unveräußerlich sind, steckt der rationale Kern, dass diese Rechte bloß die legale Kodifizierung von bereits stattfindender gesellschaftlicher Praxis ist. Egal, ob der Staat beispielsweise sowas wie Meinungspresse oder Religionsfreiheit anerkennt, die Menschen werden sie trotzdem, wenn nötig, im Untergrund ausüben. Jedoch sollte mit dem Fortschreiten der allgemeinen Aufklärung der Menschheit schließlich allen, auch den Herrschenden, klar werden, dass Unterdrückung der Lebensäußerungen der bürgerlichen Gesellschaft sich auch für sie nicht lohnt. Diese Autonomie der Gesellschaft begründet den Unterschied zwischen dem modernen Repräsentativstaat und den diversen antiken und mittelalterlichen Formen der Demokratie. In diesen traditionellen Stammesgemeinschaften ist ein Begriff von unveräußerlichen Menschenrechten unmöglich. Man stelle sich sowas wie Religions- oder Gewissensfreiheit bei den alten Griechen oder den germanischen Stämmen vor. Wer den Kultus des Stammes nicht mitmacht, der wird halt ausgestoßen. Um die Rechte der Gesellschaft vor staatlichen Übergriffen zu schützen, unterwirft die Gesellschaft oder soll sie den Staat ihrer Kontrolle unterwerfen mittels gewählter und absetzbarer Delegierter. Der Begriff der Linken ist verbunden mit dieser modernen bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist der radikalste politische Ausdruck ihrer Ideale. Marx und Engels sahen sich als selbstkritischster Teil ihrer zeitgenössischen Linken und identifizierten sich somit auch mit dem Bemühen, Demokratie zu erkämpfen. Der Kampf um Demokratie war aus ihrer Sicht das adäquateste Mittel, das Bewusstsein der Arbeiterklasse, um die Notwendigkeit ihrer Selbstbefreiung zu fördern. Genauso bot dann die Demokratische Republik die besten Rahmenbedingungen für den gleichen Zweck. In der klassenlosen Gesellschaft schließlich stirbt der Staat und damit auch Demokratie ab. An die Stellung der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. In den Revolutionen von 1848 trat plastisch zutage, wie das demokratische Ideal durch den Kapitalismus notwendig untergraben wird und damit zur Ideologie verkommt, die auch von der Konterrevolution für ihre Zwecke eingespannt werden kann. Die Entwicklung der Industrie macht im Kapitalismus nicht die Arbeit, sondern die Arbeiter überflüssig. Das bürgerliche Ideal, dass jeder mittels Arbeit am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben kann, wird so unmöglich. Den Arbeitern und Arbeitslosen bleibt nur noch der Weg über den Appell an den Staat mittels des allgemeinen Wahlrechts. Die französischen Arbeiter nahmen 1848 den universellen Anspruch, der in der demokratischen Idee steckt, ernst, setzten die Volksbewaffnung durch und erzwangen dann die Sicherung ihrer Existenz mittels Nationalwerkstätten für Arbeitslose. Der demokratische Mehrheitswille der steuerzahlenden Nation ertrug diese kostspielige Maßnahme nur so lange, bis er in Form von Mobilgarde, Nationalgarde und Armee seine Gewaltmittel in Stellung gebracht hatte und in blutigen Kämpfen die Entwaffnung der Arbeiter durchsetzte. Die Idee, dass die Individuen ihre Interessen miteinander im allgemeinen Willen versöhnen könnten, wobei sie im Interesse der Allgemeinheit ihr eigenes Interesse wiedererkennen, ist in einer von unversöhnlichen Klassengegensätzen durchzogenen Gesellschaft unmöglich geworden. Die Demokratische Republik konnte das Eigentum vor der roten Gefahr nur mittels Ausnahmegesetzen gegen die Arbeiterklasse verteidigen, indem sie sich so als Klassendiktatur offenbarte, untergrub sie ihre Legitimationsgrundlage, Vertreterin der gesamten Gesellschaft zu sein. Weil bürgerliche Rechte nicht mehr Grundlage, sondern Gefahr für den Staat waren, konnte die Freiheit der Gesellschaft oder des Eigentums nur durch beständige despotische Eingriffe in diese Gesellschaft geschützt werden. Den Ausweg aus dieser Sackgasse fand Louis Bonaparte mit seinem Putsch, den er als demokratisch legitimierter Präsident gegen die sich undemokratisch gebärende parlamentarische Herrschaft des Bürgertums im Namen der Verteidigung des allgemeinen Wahlrechts durchführte. Bonapartismus steht für die Tendenz der Verselbstständigung des Staates im Kapitalismus, seine Überhöhung über die Gesellschaft im ewigen Ausnahmezustand. In allen politischen Umwälzungen seit 1848 erwies sich das Begehren nach Demokratie als das notwendig falsche Bewusstsein, durch das die Massen den kapitalistischen Staat erneuern und wiederherstellen. Jedes Aufbegehren gegen die Missstände in der Gesellschaft endet im weiteren Ausbau der bürokratisch-polizeilichen Staatsmaschine und der Erweiterung ihrer Kompetenzen über immer weitere Felder. Das Verlangen nach Demokratie ist notwendig widersprüchlich im Kapitalismus. Das Volk will vertreten werden und wird doch regelmäßig von seinen Vertretern zertreten. So setzt wiederum die sogenannte Politikverdrossenheit ein, wo man über die Betrüger am Volk schimpft und dadurch doch nur seine Ohnmacht durch Sehnsucht nach einer gerechten Autorität kompensiert. Ob diese widersprüchlichen Tendenzen des Kapitalismus in Richtung Freiheit gewendet werden können, hängt vom Proletariat ab. Ob aber die politischen und sozialen Kämpfe, in die das Proletariat sich notwendig aufgrund seiner objektiven Lage verwickelt, der Entwicklung von Klassenbewusstsein zuträglich sind, hängt von der Intervention der revolutionären Partei ab. Sie soll das Bewusstsein von der Notwendigkeit, dass das Proletariat seine Klassendiktatur zum Zwecke der sozialistischen Umwälzung errichtet, in diese Kämpfe hineintragen. Ohne diese bewusste politische Intervention geht das Proletariat regelmäßig auf die illusorischen Versprechen ein, die ihnen diverse politische Geschäftemacher und Reformer anbieten. Als gehorsame Wählermasse erhoffen sie sich die Sicherung ihrer Stellung als Lohnempfänger zum Preis der Festigung ihres Gesellschaftsverhältnisses zu erkaufen. Unter die erhofften Reformen können auch diverse Prozesse der sogenannten Demokratisierung fallen, der Mitbestimmung, der Beteiligung, wie auch immer. Egal wie ehrlich es die Verantwortlichen dabei auch meinen, solange die Gewaltmittel des Staates, Polizei und Militär zusammen mit deren Anhängseln, Bürokratie, Justizwesen, Gefängnisse, unangetastet bleiben, kann der Staat sich jedes mögliche demokratische Feigenblatt erlauben. Für jede Demokratie im Kapitalismus gilt, was Engels über die dritte französische Republik nach dem Sturz Louis Bonaparte sagte. Er nannte es ein Kaiserreich ohne Kaiser, das heißt Bonapartismus ohne die persönliche Diktatur Bonapartes. Politik ist eine Kunst. Es gibt daher kein vorgefertigtes Schema, welches genau im Voraus definiert jetzt proletarische oder einfach nur kleinbürgerlich-demokratische Politik ist. Der Unterschied findet sich nicht in der Soziologie, sondern in der langfristigen historischen Perspektive. Mittel und Wege, die zu gewissen Zeiten dem Klassenkampf wohl förderlich waren, können sich zu anderen Zeiten als Hindernisse entpuppen. Sogar die Diktatur des Proletariats ist nicht die Lösung aller Probleme. Als Verwirklichung des Ideals einer Demokratie der Produzenten ist sie sogar die am stärksten zugespitzte Form bürgerlicher Ideologie. Aber nur in dieser Zuspitzung besteht die Möglichkeit ihrer bewussten, endgültigen Aufhebung. Ich habe da ein kleines Zitat von Lenin noch. Als ich soeben durch den Tagungsraum ging, stieß ich auf ein Plakat mit der Aufschrift »Das Reich der Arbeiter und Bauern wird nimmer enden«. Wenn das Reich der Arbeiter und Bauern nimmer enden sollte, so würde das bedeuten, dass es niemals Sozialismus geben wird. Denn Sozialismus bedeutet Aufhebung der Klassen. Zitat Ende. Dann noch zur Verteidigung der Demokratie was. Was anders ist, als es mal historisch wohl war, ist, dass bei schwerwiegenden Erschütterungen, die der kapitalistische Alltag regelmäßig so erfährt, schon lange nicht mehr wie in der präfaschistischen Welt das Gespenst des Kommunismus, sondern das Gespenst des drohenden Faschismus auftaucht. Es ist aber bezeichnend, dass die Mobilisierung von Wählermassen, besonders von bisherigen Nichtwählern, wie es beispielsweise Donald Trump oder die AfD geschafft haben, als Gefahr für die Demokratie verstanden wird. Das Entscheidende hier aber ist, dass die Wähler eben nur als Wähler mobilisiert werden. Der historische Faschismus mobilisierte Massen nicht bloß als Wähler, sondern als paramilitärisch organisierte Schlägerbanden, die einen Bürgerkrieg gegen die organisierte Arbeiterbewegung führten. Diese Schlägerbanden werden dann, nachdem sie ihren Dienst getan haben, entweder entsorgt oder in den Staat integriert. Antifaschismus ist die Ideologie, mit der die bürgerlichen Parteien links der Mitte ihren Wählern Angst machen. Die AfD ist keine größere Bedrohung für Migranten als die real existierende Polizei und die bereits regierenden demokratischen Parteien. Verteidigung der Demokratie bedeutet heute Verteidigung des Status quo und bedeutet vor allem Stärkung der Gewalt des Staates über die Gesellschaft, wenn man, um Hass und Hetze zu bekämpfen, nach der Macht des Staates ruft. Nicht vergessen, der Volksverhetzungsparagraf wurde einst im Kaiserreich erst erlassen, und zwar explizit gegen die SPD gerichtet. Das wäre es von mir erstmal. Von mir auch ein Hallo in die Runde. Ich möchte jetzt mein Eingangsstatement vor allem erstmal auf zwei verschiedene Punkte eingehen, die ja in dem Kurzessay aufgekommen sind, nämlich einmal die Frage von, wie verhält man sich eigentlich zu Mehrheiten, die auch in einer parlamentarischen Demokratie zusammenkommen oder eigentlich auch zu den verschiedenen Institutionen oder Möglichkeiten, die eine parlamentarische Demokratie insgesamt bietet. Und dann aber auf der anderen Seite nochmal zu der Frage von so Mehrheiten innerhalb einer Gesellschaft, weil ich sagen würde, dass es nicht, also dass es miteinander zusammenhängt, aber nicht dasselbe ist, eben zu der Frage von, inwiefern ist es für uns als Linke überhaupt relevant, seine Praxis darauf zu orientieren, dabei Mehrheiten bzw. mindestens Massen, sagen wir es mal so, zu erreichen, oder glauben wir, es ist wichtig, auf Minderheiten oder vielleicht sogar auf uns selbst als Linke zu zielen, indem wir zum Beispiel zivilen Ungehorsam leisten. Und ich dachte, ich starte mit einem kleinen Beispiel dafür, wie sich für mich auch mein eigenes Denken über die Spielfelder parlamentarischer Demokratie verändert haben. Ich habe mich damals, das wissen vielleicht ein paar von euch, sehr daran politisiert, dass ich in Hartz IV aufgewachsen bin. Und es war für mich was ganz Unpolitisches, weil ich ja dachte, es gibt Armut einfach und es gibt Hartz IV einfach. Und dann habe ich irgendwann eben gelernt im Unterricht, dass das ja von der Regierung eingeführt wurde. Und dann dachte ich mir so, wow, cool, das heißt, man muss politisch aktiv werden, weil wenn es eine Regierung gab und eine Mehrheit gab, die das eingeführt hat, dann müsste man ja einfach eine Mehrheit finden, die da wieder dagegen ist, und dann könnte diese Mehrheit diese Forderungen wieder umdrehen und dann könnte man auch in einer gerechteren oder besseren Gesellschaft leben. Und deswegen war ich damals auch eine wirklich sehr große Verfechterin von der Vorstellung, dass man eigentlich im Rot-Rot-Grün-Bündnis das doch wieder retten könnte. Dass die SPD und die Grünen das vielleicht einfach gelernt haben. Und dass aber auf jeden Fall, wenn es die richtige Regierung gibt oder die richtigen Ausgangsvoraussetzungen oder auch die richtigen Menschen oder die Menschen mit dem richtigen Herzen, wenn man ihr Herz erreicht hat, hätte dann, bis sie in dieser Regierung sitzen, dass es dann eben dazu käme, dass man zum Beispiel die Agenda-Reform zurückdrehen könnte. Denn in einer klassischen Vorstellung, so wie man es ja auch im Politikunterricht lernt, müsste das ja eigentlich so sein, wenn man eine Mehrheit dafür hat, dann würde diese Mehrheit dann Parteien wählen, danach hätte man dann eben eine Regierung und diese Regierung würde dann ja auch den Willen der Mehrheit umsetzen und deswegen müsste man ja eigentlich nur dafür sorgen, dass man eine Mehrheit für ein rot-rot-grünes Bündnis hatte. So habe ich zumindest lange auch selber darauf geschaut. Und das konnte eine gesellschaftliche Linke ja schon an vielen Beispielen lernen. Ich persönlich konnte es natürlich auch sehr daran lernen, wie die letzten Jahre vergangen sind mit dem Beginn der Ampelkoalition auf der einen Seite, würde ich sagen, aber auch, weil man bei der Ampelkoalition vielleicht schnell dann darüber redet, ob das über, also weil die FDP da drin ist, ja auch mit dem Beispiel der rot-rot-grünen Regierung in Berlin in Bezug auf den Volksentscheid. Denn so durften wir uns als grüne Jugend im Rahmen des Asylschreits das ein oder andere Mal von Grünen anhören, naja, die Mehrheit der Deutschen will nun mal mehr Abschiebung. Was erwartet ihr denn eigentlich von uns? Wir müssen das machen. Während sie natürlich Mehrheiten, die bereits Vorlagen für leistbares Wohnen, einen höheren Mindestlohn oder Vermögensbesteuerung einfach ignorieren konnten. Und das zählt natürlich nicht nur für Bereiche, die man sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, denn man konnte ja auch 100 Milliarden für die Bundeswehr mobilisieren, obwohl man sie sich nicht vorgenommen hatte, während man andere 100 Milliarden nicht mobilisieren kann. Und so war es natürlich wichtig für uns als grüne Jugend, darüber zu reflektieren, warum eigentlich das eine möglich ist und das andere auch nicht möglich ist. Und na gut, ich bin jetzt hier bei euch in einem linken Raum und mache deswegen keinen Abriss darüber, inwiefern Staatsinteressen und vor allem Interessen zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktion einfacher durchsetzbar sind als die anderen. Aber man kann es ja an dem einfachen Beispiel machen, dass natürlich die Steuerung, welche billigen Arbeitskräfte es nach Deutschland schaffen, um hier zu arbeiten oder dann auch an der Grenze bleiben müssen, total im Interesse dessen ist, eine kapitalistische Produktion aufrechtzuerhalten, womit zum Beispiel die Deckelung von Profiten im Bereich des Wohnraums jetzt nicht unbedingt damit einhergeht und mehr soziale Gleichheit damit auch nicht einhergeht. Und das heißt erstmal, natürlich mit den Anliegen, die wir als Linke miteinander verfolgen, sind im letzten Sinne sogar die Überwindung der kapitalistischen Marktwirtschaft zugunsten einer sozialistischen Gesellschaft. Das ist nicht mit den Mitteln des Staates im Sinne von mit den Mitteln, dass man einfach eine Regierung dann gewählt hat, zu machen. Und das war es, glaube ich, für uns eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und deswegen machen für uns natürlich auch in den meisten Fällen linke Regierungen, und das fand ich dann interessant eben bei der Frage, ob es noch einmal Rot-Rot-Grün geben sollte in Berlin, relativ wenig Sinn. Sie werden nicht besonders viel anderes umsetzen können in der Situation. Sie werden, wir sehen es jetzt daran, dass ich sagen würde, die Ampel ist mindestens genauso schlecht wie die Große Koalition, mit dem Unterschied vielleicht sogar noch zusätzlich, dass Grüne und SPD Menschen Hoffnung gemacht haben, die enttäuscht wurden und damit zu einer weiteren Demobilisierung von Menschen beigetragen haben. Da würde ich dann aber eben sagen, das ist die Frage davon, wie sind die Spielräume eigentlich in einer parlamentarischen Demokratie, heißt für mich nicht automatisch, dass Veränderung unmöglich ist, denn dass das Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, nicht zu verändern oder zumindest nicht herauszufordern ist. Ich glaube aber, dafür ist es wichtig, über die Frage von Mehrheiten zu reden, nicht unbedingt über die Fragen von Wahlen oder von parlamentarischer Demokratie zu reden. Denn ich glaube, natürlich ist es möglich, dadurch, dass das jetzige Herrschaftssystem darauf angewiesen ist, auf eine gewisse Art und Weise von uns legitimiert zu werden, gesellschaftlichen Druck, besonders natürlich in der Form des Ausübungs von Streikrechten, aber auch in anderen Formen dafür zu sorgen, dass Zugeständnisse errungen werden müssen. Da sind wir jetzt nicht dabei, den Sozialismus einzuführen, aber da sind wir dabei, konkrete Verbesserungen im Leben von Menschen gegen Profitinteressen zu erringen. Und da würde ich sagen, ist das auf jeden Fall möglich, braucht aber einiges an Kraft. Und diese Kraft zu organisieren, halte ich prinzipiell für möglich. Und die halte ich deswegen prinzipiell für möglich, weil ich eben sagen würde, weil wir in einer Klassengesellschaft leben, weiß ich, dass wir als lohnabhängige Klasse auch rein theoretisch zumindest in einer Mehrheit sind, an einem anderen Hebel, an dem Hebel der Arbeitsniederlegung sitzen und auf der anderen Seite gewisse Interessen haben, die wir erstmal rein theoretisch sagen könnten, dass wir sie miteinander teilen. Wir brauchen Essen, Trinken, Wohnen, Freunde, Gemeinschaft, Freude, Spaß, Sicherheit und vielleicht einen Blick auf eine Zukunft. Das sind Dinge, die wir mit vielen Menschen innerhalb der Gesellschaft teilen. Und diese Kraft zu organisieren, halte ich deswegen prinzipiell möglich. Denn die Interessen und wirklich dafür zu sorgen, dass unsere Lebensbedürfnisse und Interessen gedeckt sind, stehen nun mal Profitinteressen diametral gegenüber. Es ist nicht beides gleichzeitig möglich, aber deswegen ist es eine Kräfteauseinandersetzung, der man sich stellen kann. Und da habe ich jetzt auch ein Zitat dabei, das aber vom guten Marx, der ja eben auch gesagt hat, alle Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist eine selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Und nur daraus, dass man sagen könnte, personentechnisch ist man in der Mehrzahl, ergibt sich noch nicht eine tatsächliche Macht, aber meiner Meinung nach zumindest eine Chance, die es zu mobilisieren geht, weswegen ich es für richtig und wichtig halte, die Frage von Mehrheiten oder die Fragen von einer Massenpolitik und zu versuchen, innerhalb der arbeitenden Klasse Mehrheiten für Positionen zu erringen, nicht zu verwerfen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn es mir nur darum geht, mir die Mehrheiten innerhalb meiner Klasse anzuschauen, dass ich sagen könnte, da sind Menschen, die Teil meiner Klasse sind, die in Umfragen abgeben, die sind zum Beispiel dafür, das Bürgergeld zu kürzen oder zu streichen. Und dann könnte ich sagen, naja, dann muss ich das ja jetzt so vertreten, das ist sowohl die Mehrheitsposition meiner eigenen Klasse. Und das ist in manchen Teilen vielleicht die Position von Bündnis Sarah Wagenknecht, sowohl wenn wir über diese Bürgergeldfrage reden, als auch wenn wir über die Frage von Abschiebung reden. Die Positionen aufgreifen, meiner Meinung nach rückschrittliche Positionen, weil sie populär sind und ich meiner Meinung nach auch zum Teil besseren Wissens einiger Funktionäre der jeweiligen Organisation, weil sie sagen, you gotta go with the flow an der Stelle. Ich glaube, dass sie mit der Einschätzung falsch liegen, also dass die Menschen, die sagen, mir würde das jetzt helfen, wenn Leute abgeschoben werden und wenn wir das Bürgergeld streichen, würde das mein Leben verbessern. Ich glaube ja auch, dass sie mit der Einschätzung falsch liegen, weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung ganz woanders liegt. Aber ich glaube auch, dass man diese Menschen davon überzeugen müsste und dass man sich nicht darauf ausruhen kann, auch nur den Teil der lohnabhängigen Klasse anzusprechen, die eh schon meine Position teilt. Denn dann werden wir auf jeden Fall meiner Ansicht nach zu wenige, um zum Beispiel irgendeine Art von Druck auszuüben. Denn eine Mobilisierung der Menschen, die meine Meinung sowieso schon teilt, das findet man zum Beispiel in zivilgesellschaftlichen Demos. Und damit würde ich nicht mal sagen, alle zivilgesellschaftlichen Demos sind fad und bringen gar nichts. Natürlich kann eine große Mietendemo zum Höhepunkt eines Volksentscheids Stärke und Druck entfalten, wenn viele vor Ort sind, wenn es damit zusammenfällt, dass Regierende sehr groß an Zustimmung fürchten müssen. Aber gleichzeitig, wenn es diese große Menge nicht gibt, und wir haben mal mit Alleinerziehenden Demos gegen Kinderarmut organisiert, und da waren wir, auch wenn Leute ein Problem haben mit Kinderarmut, relativ wenige Leute auf der Straße, dann ist diese Demo, ich würde sagen, nicht mal schön für die Menschen, die auf die Demo gegangen sind, sondern eher deprimierend und nichts etwas, was an Kräfteverhältnissen was ändert. Mehrheiten, finde ich also, sind für Linke relevant, aber nicht relevant in dem Sinne, dass man sie hinnehmen muss, sondern relevant in dem Sinne, dass man sie sich organisieren muss und dass man, und dass ich zumindest, daran glaube, dass es die Möglichkeit gibt, sie auch in dem Sinne dessen in einer sozialistischen Gesellschaft anzukommen, dafür zu sorgen, dass Menschen gleich, frei, solidarisch miteinander leben können, dass es zumindest möglich sein müsste auf Basis der Interessen, die wir objektiv miteinander teilen. Und das bedeutet in dieser gesellschaftlichen Lage für mich Menschen umzustimmen und zu überzeugen. Das bedeutet für mich Köpfe und Herzen von Menschen zu erreichen, um mehr zu werden. Und wie man das am Ende des Tages macht, ist für mich eine Frage der Taktik, wie man Instrumente der parlamentarischen Demokratie dafür nutzen könnte, dazu beizutragen, wie zum Beispiel sich als eine Oppositionspartei in einer Regierung, als Oppositionspartei in einem Parlament zu sitzen und dort diese Bühne zu nutzen. Das ist für mich auch weiter eine taktische Frage. Ich glaube aber, als Linke selbst zu sagen, wir schließen damit ab und wir versuchen gar keine Mehrheiten mehr in der Klasse zu organisieren oder wir versuchen uns davon zu distanzieren, halte ich für unproduktiv, weil ich mich dann ganz ehrlich frage, was denn der politische Hebel sein soll für Veränderung, wenn dieser politische Hebel für Veränderung möglich ist. Und ich glaube, eine Abkehr dessen, weil man findet, dass die Klasse nun mal nicht so denkt, wie man es gern hätte, ist die falsche politische Position, um etwas zu verändern. Was nicht automatisch sagt, dass so Veränderung möglich ist. Ich glaube aber, mir fällt bis jetzt nichts Besseres ein. Danke sehr. Die Leute da im Gang, ihr könnt auch hier rüberkommen. Also hier auf dem Tisch ist noch ein bisschen Platz. Ihr müsst euch da nicht so... Herr Hüsken. Wenn man sich Klarheit über die Frage verschaffen will, wie die Linke zur Demokratie steht, dann sollte man sich zunächst einmal verständigen über das, was Demokratie ist. Sich zu einem Urteil über Demokratie durchringen. Im Folgenden will ich das machen und nur das machen, also kurz einen theoretischen Abriss meiner Kritik von Demokratie, wie sie real existiert, liefern. Ich fange mal mit folgendem Satz an. Demokratie ist die politische Form der Herrschaft über die kapitalistische Gesellschaft. Die politische Form der Herrschaft über die kapitalistische Gesellschaft. In dem Satz steckt eigentlich schon alles drin, was man kritisch über Demokratie zu sagen hat. Das will ich aber ausführen. Ich fange mal mit zwei Bemerkungen zunächst mal an. Herrschaft, ich habe von Herrschaft geredet. Was ist Herrschaft? Herrschaft ist immer ein mit Gewalt, zumeist mit Rechtsgewalt durchgesetzter Gegensatz zum beherrschten Volk. Zum beherrschten Volk, das für die Zwecke der Herrschaft dann eingesetzt wird. Und diese Gewalt ist in der bürgerlichen Gesellschaft nötig, hier sogar in Form eines Gewaltmonopols, weil die Herrschaft immer davon ausgeht in der bürgerlichen Gesellschaft, dass sich die Bürger mehrheitlich den Zwecken des Kapitalismus ohne Gehorsam gegenüber Rechtsgewalt nicht unterwerfen. Deswegen braucht es Herrschaft. Meine zweite Vorbemerkung. Die Agenda der politischen Herrschaft über eine kapitalistische Gesellschaft hängt nicht an der demokratischen Form. Das muss man sich immer mal klar machen. Es gibt diverse andere, zum Teil auf direkter Unterdrückung basierende Formen der Herrschaft über die kapitalistische Gesellschaft. Die kennt ihr alle, Autokratie, Diktatur, Monarchie, Mischformen, Übergänge von der einen in die anderen und so weiter. Deswegen stellt sich die jetzt hier und heute entscheidende Frage. Was ist also das Besondere an dieser Form politischer Herrschaft, der Demokratie, die hiesige Politiker so sehr schätzen, dass sie ihr politisches Instrument, die Demokratie, glatt zu einem hohen Wert verklären? Darauf meine Antworten. Mit der Etablierung von Demokratie verabschiedet sich die Politik in der Tat von allen Formen der direkten politischen Unterdrückung als Herrschaftsprinzip, wie es zum Beispiel Diktaturen auszeichnet. In der Demokratie setzt die politische Klasse auf den freien Bürger und dessen freie Willensentscheidung. Dieser freie Wille des Bürgers wird, wie ihr wisst, von der Politik immer sehr hochgehalten. Und er ist, das ist wichtig, er ist auch keine Ideologie, sondern ein Stück Wahrheit über die Demokratie. Wahrheit über die Demokratie, was man auch daran sehen kann, dass dieser freie Wille Schutzobjekt des bürgerlichen Staates ist. Warum? Jetzt wird es spannend. Zunächst einmal deswegen, weil es der Politik auf die Zustimmung zum Regiertwerden ankommt. Auf die Zustimmung zum Regiertwerden ankommt. In der Wahl wird nämlich die freiwillige Zustimmung der freien Bürger zu nichts anderem als zu Herrschaft organisiert. Und das ist der Widerspruch von Demokratie, wie sie existiert. Und dieser Widerspruch, Unterwerfung unter Herrschaft als Resultat des freien Willens, löst sich nicht dadurch auf, wie es gelegentlich in der Wissenschaft heißt, dass mit Demokratie der Gewaltcharakter von Herrschaft überwunden wird. Von wegen. Die Demokratie ändert an dem von den Bürgern verlangten Gehorsam gegenüber der Herrschaft mit ihrem Gewaltmonopol gar nichts. Denn mit der Zustimmung in freier Wahl wird den Bürgern ja gerade nicht die Entscheidung über Inhalte der Politik überlassen. Der Gehorsam gegenüber allen gesetzlichen Regelungen der Herrschaft ist der Beteiligung an den Wahlen immer vorausgesetzt. Bei der Stimmabgabe stehen weder die Staatsgewalt noch die mit der Rechtsordnung gesicherte kapitalistische Wirtschaftsordnung, also alle lebensbestimmenden und alle lebenszerstörenden Grundlagen dieser Gesellschaft, nicht zur Wahl. Zur Wahl steht allein das Personal von Herrschaft, das sich dann in den Ministerien, in denen vorab und dauerhaft die Raison der kapitalistischen Produktionsweise fixiert ist, für ihre nationalen Erfolge einsetzen. Es ist also an dem Spruch was dran, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Dass sich der Staat in der Wahl die freiwillige Zustimmung der Bürger zur Unterwerfung unter die hoheitliche Gewalt abholt, das klingt absurd und ist auch absurd. Wer stimmt denn schon freiwillig seiner Unterwerfung zu, zumal dies ja für die Mehrheit der Bürger die mehr oder weniger existenziellen Beschädigungen ihrer materiellen Existenz, was zum Kapitalismus systemisch dazugehört, einschließt. Allerdings klärt sich diese Absurdität auf, wenn man sich anschaut, wie Demokratie funktioniert. Dazu vier Punkte. Erstens, dass der Staat bei der Wahl von Regierungen auf den freien Willen der Bürger setzt. Das ist, wie alle von euch wissen, Anlass für das klassische Fehlurteil über Demokratie, in ihr sei das Volk der Souverän. Wer daran immer noch glaubt und darin einen Weg zur Einbringung eigener politischer Interessen entdeckt, der sollte jedoch Folgendes bedenken. Der Staat nimmt sich nämlich der Pflege des Willens auf die ersetzt an. Er macht sich die Bildung des freien Willens der Bürger zu seiner notwendigen Daueraufgabe. In der Schule, in der Öffentlichkeit und besonders im Wahlkampf. Und der Kern dieser politischen Willensbildung ist nichts anderes als die Herausbildung eines patriotischen Standpunktes zu dieser Gesellschaft. Das meint Folgendes: Bürger sollen lernen, die Interessen und Sorgen, die Staat und Kapital ihnen bereiten, vom Standpunkt der staatlichen Politik aus zu betrachten. Sie werden von oben animiert, sich Lösungen für die daraus entstehenden staatlichen Schwierigkeiten auszudenken, und sie sollen sich immer fragen, wie sie dann wohl den Staat, ihren deutschen Staat, lenken würden. Und dem leisten Bürger leider ideell mehrheitlich Folge. Das kennt man in der Benutzung des großen Wir, der ersten Person Plural. Mit der Benutzung dieses großen Wir fingieren sich die Beherrschten dann ganz selbstverständlich ideell, geistig als Mitherrscher. Ihr kennt das. Wir müssen die Reichen höher besteuern. Wir. Wir müssen mehr in Kinder, in Kitas investieren. Wir. Können wir uns denn weiter verschulden? Und so weiter. Wer ist da bitteschön das große Wir? So staatstreu, besser staatsidealistisch, reden dann ausgerechnet Opfer demokratischer Politik. Mein Schluss aus diesem ersten Punkt heißt: Das sogenannte Kernstück der Wahl, die Stimmabgabe der Bürger, käme ohne solch ein falsches staatsidealistisches Bewusstsein von der eigenen Lage überhaupt nicht zustande. Mein zweiter Punkt. Kein Wunder, dass dann erwachsene, vernunftbegabte Menschen, ausgerüstet mit diesem falschen Bewusstsein, am Wahltag das Recht wahrnehmen, frei, gleich, geheim, in einer von vorne bis hinten staatlich geregelten Weise der Stimmabgabe ihre Stimme abzugeben. Ihr Vorgang hat es in sich. Bei dem gilt nämlich jede Stimme, die ganz frei abgegeben wird, ganz frei, also noch so blödsinnig begründet sein kann, gleich jeder anderen. Es kommt der Politik bei dieser Stimmabgabe eben nicht auf Gründe, nicht auf Interessen der Wähler an, sondern nur auf dieses analphabetische Kreuz, das allein als die nichtssagende eine Zahl gilt und dann addiert wird. Unterstrichen wird das noch dadurch, das wissen wahrscheinlich einige, dass Wahlzettel mit Wünschen der Wähler ausgefüllt ungültig sind. Und geheim. Und geheim findet der ganze Zirkus auch noch statt, also getrennt von jeder Form gemeinsamer Willensbildung oder kollektiven Beratschlagung. Getrennt davon wird damit mit dem Geheim ein Recht der Absonderung, ein Recht des Beschränkten, auf sich beschränkten Individuums wahrgenommen. So, über diese Form der Stimmabgabe gelingt die vollständige Ausschaltung jeder Bemühung der Bürger, sofern sie dann überhaupt vorliegen, sich gemeinsam über eigene Interessen und deren Durchsetzung klar zu werden. Freiheit, das wird hier schon deutlich, ist abstrakte Freiheit. Abstrakte Freiheit meint getrennt in diesem Fall von allen politischen Mitteln zur Durchsetzung ihrer Interessen. Drittens gelten die Beschlüsse der gewählten Regierung nicht nur für alle Wähler. Egal, ob sie ihre Stimme nun bei der Regierungsmehrheit oder bei der Opposition wiederfinden, sondern ebenso für alle Nichtwähler wie auch für alle Nichtwahlberechtigten. Wer darunter fällt, wisst ihr. Und es kommt merkwürdigerweise von den Letzteren keiner auf den Gedanken, dass neue Geh- und Verbote der Regierung ihnen nicht gelten würden. Kommt keiner auf die Idee. Und das belegt einmal mehr, dass nichts als der Gesetzesgehorsam der Bürger, aller Bürger, egal ob sie zur Wahl gehen oder nicht, egal ob sie wahlberechtigt sind oder nicht, dass dieser Gesetzesgehorsam die entscheidende Grundlage ist, auf der demokratische Herrschaft hierzulande basiert. So etwas produziert dann natürlich immer wieder auch enttäuschte Bürger, regelmäßig enttäuschte Bürger. Ihr kennt den Spruch, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Und ebenso regelmäßig, das weiß man auch, gehen viele von ihnen dann doch wieder zur Wahl. Warum? Ja, weil man hier wählen darf, was woanders verboten ist. Einen bescheuerteren Grund kann ich mir nicht ausdenken. Viertens und letztens. Es birgt die Demokratie auch noch ein Ventil. Ein Ventil, über das Bürger ihre Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis und der Politik der gewählten Regierung ablassen können. Dem unzufriedenen Bürger wird von der Politik, von der gewählten Politik nicht nur beschieden, dass er in 4 Jahren auf seinem Wahlzettel erneut eine Partei seiner Wahl ankreuzen darf, kleineres Übel, mit der er dann wieder unzufrieden ist. Er darf sogar eine eigene Partei gründen, erinnert euch an die Last Generation. Und darauf will ich Wert legen, und er darf sogar seine Kritik und Enttäuschung zwischen den Wahlgängen äußern. Äußern. Nichts als das darf er. Äußern und nichts mehr. Dafür sind diese 2 von euch wahrscheinlich auch so geliebten Freiheiten da, die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Und die sind übrigens wie alle anderen Freiheiten der Demokratie ebenfalls staatlich gewährte Freiheiten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, staatlich gewährte Freiheiten. Und deswegen sind sie nach der Art der Nutzung sowie nach ihrem Gehalt staatlich so reglementiert, dass die Kritik der Bürger, die in der Benutzung dieser Freiheiten so verläuft, dass sie immer in politisch zugelassenen Bahnen verläuft. Was gerade an den Protesten gegenwärtig zum Ukraine-Krieg und an den Protesten zum Nahostkrieg abzulesen ist. Es wird nämlich zurzeit mal wieder von der Politik ganz offen neu die Frage gestellt, wie viel Meinungsfreiheit das Land verträgt, also überhaupt erlaubt werden darf. Mein Schlusssatz. Politiker schätzen die so erreichten Erfolge der Demokratie sehr. Und sie sind sich dieser Erfolge inzwischen so sicher, dass sie wie jüngst bei der EU-Wahl ihre Bürger sogar dazu aufrufen können, mit richtiger Stimmabgabe die Demokratie, also ihr politisches Instrument, zu schützen. Das heißt, der von der Politik doch immer uns gegenüber hochgehaltene Dienst der Demokratie an den Bürgern dreht sich um, erweist sich damit als Dienst der Bürger an der demokratischen Herrschaft über sie. Regierungen schaffen sich auf diese Art und Weise die freie Verfügung über alle vorhandenen Instrumente der Politik, setzen das willentlich kapitalistisch integrierte Staatsvolk im Frieden und im Krieg für ihre Zwecke ein und üben inzwischen heute ihre Herrschaft so frei aus, dass sie aktuell sogar eine Weltkriegsbeteiligung, eine Zeitenwende und die kriegstüchtige Umgestaltung der Gesellschaft ungestört beschließen und umsetzen können, übrigens unter Beteiligung der Partei, deren Repräsentantin hier sitzt. Das war's. vielen Dank für den langen Schlusssatz. Zu der Antwortrunde. Lukas, willst du anfangen? Ich würde vorschlagen, wir machen einfach dieselbe Reihenfolge wie zuvor. Bitte ein bisschen kürzer halten, 2-3 Minuten, würde ich sagen. Und dafür, deine Tür. Es fällt mir schwierig, irgendwas zu sagen. Du kannst ja auch einfach zustimmen. Wie bitte? Da war Lärm, man hat nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe nur gesagt, dass es mir schwerfällt, gerade eine Antwort. Was? Das war die Frage. Ich habe einfach übergeleitet zur Diskussionsrunde. Hast nicht verpasst. Erstmal bei dir, Sarali, fand ich. Könntest du ein bisschen lauter reden, vielleicht? Mach ich. Dankeschön. Was ich schwierig fand, was mir aufgestoßen ist bei dem Beitrag von Sarali, war diese Rede vom Organisieren. Ausüben von Druck auf die Regierung, die Politik, wie auch immer, für bestimmte Zugeständnisse. Das ist insofern schwierig, weil natürlich Druck nur innerhalb des Bestehenden irgendwie möglich ist. Und dass hier die Frage einfach ist, es geht nicht darum, sagen wir mal, ist jetzt der Kampf um Zugeständnisse gut oder schlecht, sondern es ist die Frage, mit welcher Intention, mit welchem Bewusstsein wird der gemacht. Die Frage ist die, begnügt man sich damit, den Leuten auch das als Ziel zu verkaufen, etwas zu abzugewinnen? Oder ist es eher so, dass man versucht, den Leuten dabei irgendwie klarzustellen, dass sie an Grenzen stoßen, die sie notwendig im Bestehenden nicht überwinden können? Das ist die eine Frage. Einfach nur als konkretes, ein bisschen lang her das Beispiel, aber natürlich die Sozialdemokratische Partei im Kaiserreich hat nicht um die Versicherungsfragen, die Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter von Bismarck gekämpft. Sie hat ganz das selber meistens organisiert und hat im Reichstag, als diese Vorlagen reinkamen, das abgelehnt als eben ein Manöver des Staates, um Gewalt über die Gesellschaft zu erlangen. Und dass die SPD das doch viel besser machen könnte, wenn sie diesen bestehenden Staat in einer, wenn er dann zusammenbricht, diesen zerschlägt, und eben die Herrschaft der Arbeiterklasse errichtet. Zu dem, was der... Ich will noch kurz halten. Ja, es ist so, eigentlich habe ich nur zu kommentieren, was Rüsken gesagt hat, dass es halt merkwürdig ist, denke ich, dass in der Welt es einmal eben diese real existierende Demokratie gibt, die alles wie eine Maschine, die läuft halt. Alles, was irgendwie aufbegehrt, ist ja schon von vornherein, das ist meistens auch das ist in 99% der Fälle richtig, das Aufbegehren gegen irgendwas reproduziert meistens einfach nur die Herrschaft, es verlangt nach Herrschaft. Aber da bleibt immer irgendwie, denke ich, ein Überschuss potenziell übrig. Ansonsten ist Veränderung einfach nicht denkbar. Ja, und irgendwie verändert sich und dreht sich die Welt. Es ist gleichzeitig dieselbe kapitalistische Welt, aber irgendwie verändert die sich ja immer noch. Und das ist so die Frage, wie kommt dann, wenn alles so wie so eine Art Kreislauf so vor sich läuft, fragt sich wirklich bei diesem sozusagen überdeterminierten System, wo da eigentlich die Frage von bewusster Veränderung irgendwie reinkommen kann, außer als eben auch ein reiner Willensakt des freien Willens, der dann aber sich entscheidet, nicht mitzumachen, sondern sich irgendwie dem verweigert. Das bleibt dann übrig als Möglichkeit von Veränderung. Das ist alles. Sorry, das ist so lang. Alles gut. Sarah? Ich würde vielleicht einmal direkt auf den Punkt eingehen, den du gerade aufgebracht hast, weil ich dir natürlich erstmal damit zustimmen würde, dass auch das Anstreben von gewissen Zugeständnissen und auch in der Art, wie man sie anstrebt, kann auch zu im geringsten, ich weiß nicht, ich glaube, ihr sagt immer, falsches Bewusstsein ist dann der Begriff, den man nochmal dafür verwendet, führen, weil man natürlich den Leuten auf der einen Seite sagen könnte, man könnte sich ich würde sagen, die SPD macht es, sagt, wenn ihr uns jetzt alle wählt, dann gibt es besseren Wohnraum, dann gibt es den am Ende gar nicht. Wir sagen auch, eine Linkspartei tendiert dazu, Dinge zu sagen, wählt uns und dann passiert X und Y. Aber gleichzeitig hast du ja vorhin in deinem Input selber gesagt, dass solche Kämpfe, wenn man in Betracht zieht, dass ich glaube, du hast in dem Kontext von der Intervention von einer revolutionären Partei geredet, die eben aufzeigt, dass Kämpfe weitergehen müssen, die Kämpfe zusammenführt, die Kämpfe aber auch in ein Ziel ausrichtet, dass durch solche Interventionen es möglich ist, dass es sich nicht einfach nur ein falsches Bewusstsein darüber, dass sich doch alles in diesen Staat einhegen lässt, und auch in den Kapitalismus einhegen lässt, bildet, sondern dabei auch ein Bewusstsein dafür entsteht, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss. Und deswegen würde ich für mich einfach sagen, ja, wäre gut, ist für mich nicht nur eine Frage der Taktik, sondern auch eine Frage der gegenwärtigen Machtlosigkeit, auf die ich selber gar nicht unbedingt eine Antwort habe. Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Situation mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen anschauen, dann hatte man dort gewisse Menschen mobilisiert. Man hatte sie jetzt auch nicht nur damit mobilisiert zu sagen, und ihr stimmt jetzt für das richtige Kreuz und alles wird gut. Vielleicht an manchen Stellen schon, aber an anderen Stellen auch nicht. Aber mit dem Scheitern des Volksentscheides, quasi weil auch die Kräfteverhältnisse, weil die Kampagne den Kräfteverhältnissen gar nicht gewachsen war, hat man jetzt umgedreht, danach dann Umfragen gehabt, wo Leute dann wieder davon abgefallen sind, weil sie so derart enttäuscht waren von dem, was passiert ist, dass die Frage ist, ob wir sie jetzt für den zweiten Volksentscheid mobilisiert bekommen oder nicht. Und wenn das schon als eine der erfolgreichsten oder der Momente eingeht, wo man gerade am nächsten wieder da dran war, was zu holen, dann befinden wir uns, glaube ich, in einem Zustand der Machtlosigkeit, auf den ich auch keine Antwort habe. Ich hätte sonst an beide Referierende die Frage gestellt, wo sie denn die Möglichkeit für die Veränderung sehen in so einem Punkt. Ich meine, eure Inputs sind ja beide sehr auf das Wesen der Demokratie eingegangen, auch auf das Wesen des Wahlaktes, die Herrschaft. Ich hatte ja jetzt in meinem Input eher nochmal die Frage von, ist es möglich, Veränderungen zu erwirken, die sich jetzt nicht darauf bezieht, dass quasi durch die klassischen Mittel der parlamentarischen Demokratie, wie man sie im politikwissenschaftlichen Unterricht lernt, wo man quasi seine Interessen einspeist und sie auf der anderen Seite rausbringt. Das würde mich da einfach genauso nochmal interessieren. Ja, vielen Dank. Dann, Herr Hüsken, Sie können ja gleich darauf eingehen. Ich habe erstens eine Gegenfrage an dich. Die ist durchaus ernst gemeint. Du hast von einem Überschuss, der potenziell in der Demokratie übrig bleibt. Da würde ich gerne mal wissen, was du damit gemeint hast. Das ist das Erste. Das Zweite ist, meine sehr verehrte und geschätzte Nachbarin ist ein wunderbares Beispiel für das falsche Bewusstsein. Ich habe ihren letzten Artikel in Jacobi gelesen. Der ist eine dermaßen, ich sag mal freundlich, raffinierte Verteidigung von Demokratie, Das ist einem vom Sessel haut. Sie fängt an mit lauter Kritik an den Grünen. Allerdings lässt sie natürlich die Kriegsbeteiligung der Grünen draußen. Das ist ihr überhaupt kein Thema. Aber sie kritisiert sie von vorne bis hinten. Um dann allerdings am Schluss zu sagen, ich lese es euch mal vor, doch ohne die progressiven Kräfte in den Grünen als Grundpfeiler ihrer Basis, muss man mal das Wort nachdenken, Grundpfeiler der Basis, werden die Grünen zu einer Partei, die vielleicht an Greenwashing interessierten Unternehmen etwas nützt, aber nicht der Mehrheit der Menschen. Das ist nichts anderes als mit der Berufung auf sie als angebliche Linke innerhalb der Grünen, doch bitteschön die Grünen zu wählen, zusammengefasst, die ganze Kritik an den Grünen mündet dann in nichts anderem darin, als die Grünen als letztlich doch noch idealisierte linke Kraft, das meine ich mit falschem Bewusstsein, festzuhalten und zum Aufruf der Grünen zu wählen. Ansonsten möchte ich nochmal auf eines verweisen. Da oben steht Demokratie und Politik. Das muss man sich wirklich erstmal zum Thema machen. Demokratie und die Linke. Das muss man sich doch bitteschön erstmal ernsthaft zum Thema machen. Diese ganzen Übergänge, die bei euch beiden drin waren, über die Möglichkeiten, etwas zu verändern, sind Gespensterdebatten. Wenn wir uns nicht in irgendeiner Weise darauf einigen, worauf bitteschön unsere oder diese Möglichkeiten der Veränderung denn zielen wollen. Und das Thema heute ist nichts anderes als Demokratie. Deswegen will ich auch nicht mehr sagen, sondern nochmal meine etwas länger geratene, Entschuldigung, Darstellung der Kritik der Demokratie bei euch zum Thema zu machen. Vielen Dank. Ihr wurde direkt angesprochen, wollt ihr kurz darauf eingehen? Mhm. Auch wenn ich nicht, ich habe eine notwendige Ergänzung zu... Ja. Entschuldigung. Nämlich diese, erstmal kurz zu dir, Sarah, nochmal, das, was du dir vorstellst, fällt mehr oder weniger eben darauf, Leute zu mobilisieren, irgendwie in diversen Kampagnen, wie zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das heißt, da wurden einfach eine Masse an Energie schlussendlich verschwendet. Und dieser Aktivismus oder die Straße versuchst du, habe ich das Gefühl, ein bisschen in Gegensatz zu bringen zum Parlament. Und ich würde sagen, dass das notwendige Ergänzungen voneinander sind, schlechte Ergänzungen. Also die Leute werden auf die Straße mobilisiert und das irgendwie als Gegenstück zum Parlament zu machen, verstehe ich einfach nicht so ganz. Dann so an niemanden gerichtet, nur ganz kurz, zumindest ich würde, wenn es um das falsche Bewusstsein geht, auch von notwendig falschem Bewusstsein sprechen. Ich denke, die zusätzliche Vokabel ist dann noch wichtig, dass da einfach nicht ein Denkfehler irgendwie stattfindet bei den Leuten. Und jetzt mit dem wie auch immer gearteten Überschuss in der Demokratie, das ist da gebe ich sozusagen meinen Idealismus vollständig zu, das ist eine rein jetzt auch spekulative Setzung, dass die Idee von Demokratie nicht vollends aufgehen muss in dem, was sie so ist. Dass da die Idee oder der Begriff wirklicher ist als das bloße Sein. Das ist eine reine Spekulation. Und ich weiß, dass du so auf der real existierenden Demokratie diese eben beschreiben und kritisieren willst und sonst nichts, kann ich natürlich insofern verstehen, dass natürlich schon Generationen von Linken oft genug die wahre oder echte Demokratie gegen die real existierende Demokratie versucht haben, in Stellung zu bringen. Und Und das war immer eine ziemlich lächerliche Geschichte. Ich kann da sonst nicht mehr viel zu sagen, außer dass historisch für manche merkwürdige Leute, unter anderem Marx und Engels, Lenin Luxemburg, die meinten, dass irgendwie ein Potenzial in der Wirklichkeit steckt, die über das hinausgeht, was bloß ist. Das war wahrscheinlich ein idealistischer Fehler von denen, kann gut sein, aber ansonsten möchte ich nochmal wiederholen, bleiben wir bei der bloßen Beschreibung der real existierenden Demokratie und am Ende kommt ein Werturteil rein, das ist halt unsinnig, Blödsinn. Das ist dann auch wieder ein reiner Willensakt, den man dann am Ende hinklebt. Das ist alles. Alles klar, danke. Na, vielleicht noch einmal ganz kurz zu den organisierenden Kampagnen. Ja, da würde ich dir... Ja, aber wir machen jetzt erstmal nochmal hier die Antwort. Da würde ich dir ja auch zustimmen, quasi, dass es diese Probleme gibt. Aber für mich ist sowas wie, dass man gesellschaftlich Gegenmacht aufbaut, jetzt nicht notwendigerweise, was nur in Kampagnen zu denken ist. Denke ich mir zum Beispiel, wenn ich mir Selbstorganisationen anschaue, die sich darum drehen, dass Menschen der Klasse wieder zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen, Solidarität leisten. Wollte ich nur sagen, also das meinte ich vorhin mit taktischer Frage. Also ich würde wirklich sagen, einige Dinge davon funktionieren nicht. Ich weiß nur nicht, ob alle nicht funktionieren oder alle zu einem notwendig falschen Bewusstsein führen. Und zu der Frage, also ich habe den Artikel, als ich den geschrieben habe, echt nicht als Wahlaufruf für die Grünen geschrieben. Das würde ich gerne nochmal zurechtrücken. Nee, das, was ich mit diesem Artikel sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass die Grünen keine Partei sind, die gesellschaftlich etwas verändert, weil sie nur Verwalter der gesellschaftlichen Verhältnisse sind und gar keinen Anspruch haben, weil sie sind ja auch gar keine sozialistische Klassenpartei, die überhaupt versucht, Menschen zu organisieren anhand ihrer Interessen, die versucht, gesellschaftliche Mehrheiten überhaupt zu drehen oder ähnliches. Und deswegen habe ich sie in diesem Artikel als nicht notwendig abgeschrieben, wenn sie denn so sein wollen. Und dass es immer noch Progressive gibt in der Grünen Partei, die darum ringen, die aber zunehmend, also ich habe in dem Artikel, ich habe den Artikel so geschrieben und das war auch das Feedback, das ich für diesen Artikel bekommen war, dass es ja so klingt, als glaube ich, dass die Auseinandersetzung in der Grünen Partei aussichtslos ist. Und das ist auch die Position, die ich darin vertreten habe. Und ich glaube, nicht viele Leute haben das als Wahlaufruf gelesen, das dann so rum zu verstehen. Deswegen. Vielen Dank. Herr Hüsken, Sie können ja gleich nachlegen. Nur mal kurz gleich zu ihm und dann. Wollen wir vielleicht erst noch eine Frage reinnehmen? Bitte. Er hat ja gleich direkt die Gelegenheit, auf alles zu antworten. Und ich würde einfach noch eine Frage reinnehmen, weil wir jetzt schon so lange Q&A hier verzögert haben. Einmal da hinten. Ja. Ich habe eine große Bitte. Mein Alter hat mein Gehör auch etwas geschädigt. Könnt ihr bitte aufstehen und dann laut reden? Ich habe deine Antworten nicht gut verstanden, weil du hast gesagt, da wurde Demokratie geschildert, was da gemacht worden ist, und dann wurde ein Werturteil draufgekommen. Das war eine Kritik. Was steckt in dem Wahlkreuz drin? Wie kommt man vor? Was steht überhaupt nicht zur Debatte? Das ist das eine. Und dann hast du dich eigentlich nicht darauf bezogen, sondern so Gedanken gehabt, die ich nicht verstanden habe. Das eine ist, dann zu den Gedanken die Reflexion mit, aber es braucht doch irgendwie ein notwendig falsches Bewusstsein. Woran soll ich da denken? Das war notwendigerweise, dass ich dummen Scheiß denken soll. Ja, dann bist du doch das Gegenbeispiel. Du demonstrierst doch deine Distanz zum angeblich notwendig falschen Bewusstsein, wenn du es zitierst. Warum dann immer die Betonung, dass es doch so notwendig ist? Und ja, das wäre eigentlich, das war eine Kritik. Das wäre interessant, darüber zu reden, anstatt zu sagen, also. Er kann ja gleich darauf antworten, aber erst nochmal hier, Herr Hüsken, Sie wollten. Ja, ich wollte, Lukas, auf dich eingehen. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass es darauf hinausläuft. Bei dir. Die wirkliche Demokratie, deren Kritik ich in Kurzfassung vorgetragen habe, mit einer Idee von Demokratie zu konfrontieren. Also mit einer, wie du selbst gesagt hast, ausgedachten Spekulation. Klammer auf, diese ganzen Hinweise auf Marx und Lenin und Engels, die lassen wir mal, das ist Exegese, da kommen wir hier nicht weiter, das nützt nichts. Wir müssen uns auf das beziehen, was gegenwärtig zu kritisieren ist, und da liegt von euch, da liegt was vor, liegt eine Kritik vor. So, jetzt aber zu deinem Überschuss. Na gut, jetzt konfrontierst du die reale Demokratie mit deiner Idee, mit deinem ausgedachten Ideal von Demokratie. Was bleibt denn da bitte schön an Kritik von Demokratie? Dass sie nicht das Ideal ist. Das ist eine logisch gesprochen negative Bestimmung, bei der das, was Demokratie wirklich ist, gar nicht mehr vorkommt. Zweiter Punkt dazu. Wenn du sagst, natürlich hast du auch eine Kritik an Demokratie, ich habe auch einiges bei dir rausgehört, dann lassen wir doch mal das komisch Ausgedachte, das Spekulative, die bloße Idee von Demokratie, also etwas, was es nicht gibt, beiseite und befassen uns nur mit dem, was es gibt. Das andere, wie gesagt, taugt nicht zur Kritik, das taugt nur zu was anderem. Das taugt zu dem falschen Urteil, naja, vielleicht ist diese ein Kern der Idee doch noch in der realen Demokratie enthalten. Und wenn man sich zu diesem Gedanken erstmal durchgerungen hat, dann bleibt von der eigenen Kritik an Demokratie gar nichts mehr übrig. Dann läuft es darauf hinaus, dass man im Namen der Idee, die man als Kern in der real kritisierten Demokratie entdeckt hat, dann doch wieder die Demokratie an, zur Ehrenrettung der Demokratie kommt. Lukas, zu antworten. Das notwendig falsche Bewusstsein ist das, was das Bewusstsein, was produziert wird im gesellschaftlichen Austausch-Produktionsprozess. Dort sehen sich ja in diesem ganzen gesellschaftlichen Prozess, sehen sich ja die Bürger irgendwie als Individuen, die sich irgendwie frei und gleich miteinander verkehren und übertragen das, diese gesellschaftliche Praxis notwendigerweise auf die Idee, die sie davon haben, wie das Allgemeinwesen sozusagen organisiert werden soll. Da soll auch eben frei und gleich jeder sich, wie jeder sich frei und gleich irgendwie an der Produktion von Wohlstand beteiligt, soll jeder frei und gleich auch dann bestimmen, was denn so allgemeingültig sein soll für dieses Gemeinwesen. Ansonsten, die Idee ist nicht einfach eine private Marotte von mir, sondern sie ist genauso gesellschaftlich wirksam in der Welt. Merkwürdigerweise haben sich die meisten Menschen nicht zu dieser Kritik der Demokratie hervorgearbeitet und glauben das immer noch. Glauben immer noch an diese Ideen. Und das tun sie nicht, weil sie einen Denkfehler machen, sondern das tun sie, weil sie in einer Gesellschaft, einer bürgerlichen Gesellschaft leben, in der sie sich irgendwie als freie Individuen vorstellen. So tun müssen. Sie müssen sich als Ware austauschen. Ja. Gleich. Wir haben eine ganze Menge Fragen im Publikum, die wollen auch noch was sagen. Hier vorne einmal. Ja, ich glaube, ihr habt gleich sofort die Gelegenheit, auch nochmal drauf einzugehen, aber hier gibt es wirklich auch noch, wir haben gesagt, wir haben vorher die Diskussion strukturiert und auch dem Publikum versprochen, hier Fragen zu stellen. Insofern würde ich dafür die Gelegenheit jetzt geben. Hier vorne. Ich finde das ganz interessant, so Professor Hüsken, was Sie hier so darstellen, ist ja, das ist alles gebaut auf einen bestimmten Begriff von Wirklichkeit. Nämlich Wirklichkeit ist das, was ich hier jetzt sehe. Und jetzt bin ich auch wieder der langweilige Onkel mit der Exegese, ne? Der Marx und der Engels und der Lenin, die haben das nicht so gesehen. Sondern die haben gesagt, das, was wirklich ist, ist Teil eines historischen Prozesses. Der ist so und so geworden und der führt irgendwo hin. Deshalb vielleicht nur zwei Punkte, worüber du dann vielleicht auch noch was sagen kannst, Lukas. Ich weiß nicht, wenn nicht, dann lässt es. Auf der einen Seite, ne, sagen Sie, Professor Hüskin, naja, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das sind jetzt Freiheiten, die werden uns gegeben vom Staat. Das ist natürlich das völlige Glauben und Verdoppeln der Lüge des Staates. Denn das war nicht der Staat, der das eingeführt hat. Das waren bewaffnete Menschen, die gesagt haben, das sind unsere Abwehrrechte gegen den Staat. Das kann natürlich sein, dass das heute ganz anders ist. Aber ist deshalb das, wie das entstanden ist, nicht weniger wahr? Müssen wir irgendwie mehr oder weniger naive Realisten sein und sagen, naja, so wie es jetzt ist, so ist es halt und kann es nicht anders sein? Das sind ja auch alles Produkte menschlicher Gesellschaft und somit Teile von Interaktion und veränderbar. Und damit vielleicht noch diese eine Frage an den anderen Punkt. Was ist denn mit der Zukunft? Ich finde Ihr Argument hervorragend darüber, warum man Demokratie quasi nicht gutreden sollte. Ich glaube aber, das war nicht der Punkt im Marxismus, sondern der Punkt war, dass die gesagt haben, wenn es irgendwann sowas wie eine sozialistische Revolution gibt, dann müssen die Leute irgendwie Entscheidungen treffen. Und das wird über Demokratie passieren müssen. Deshalb, was bedeutet denn Demokratie? Und was bedeutet denn Demokratie ganz konkret für Proletariat und Revolution? Und damit auch, um dich nochmal mit reinzunehmen, Sarah, sorry, dass ich dich jetzt geduzt habe und höchstens gesiezt habe. Der Punkt, scheißegal, sorry. Was denkst du denn, ist die Rolle einer Partei? Und wie ist denn diese Triangulation der drei Sachen, die ihr jetzt mal aufgebracht habt, von, wie Lukas das gesagt hat, die Straße, den Individuen, die irgendwie mit ihrem freien Willen beitragen sollen, und dann so diesem kollektiven Teil, ne? Denn die Wahl ist ja natürlich nicht nur gleich frei und einzeln, sondern soll auch laufen über Parteien, die eben der mediierende, vermittelnde Ausdruck von kollektiven Interessen innerhalb von Gesellschaft sind. Wenn wir das vielleicht noch mal reinbringen können. Ich glaube, das würde auch Herrn Wüstens Wunsch entsprechen. Reden wir doch mal über Demokratie und Linke und fragen uns, was das wirklich ist. Das bindet sich doch ganz gut zusammen mit dem, was Lukas gesagt hat. Können Sie ja auch bündig darauf antworten, auf beides. Die Debattenstruktur ist blöd, weil ich auf drei unterschiedliche Sachen jetzt eingehen möchte. Vielleicht wäre es günstig, wenn man erstmal einen Komplex abschließt, aber nun ist es so. Zu dir. Die Verbreitung eines Fehlers der Idealisierung der Demokratie global macht den Fehler nicht weniger falsch, sondern verbreitert ihn noch, also es macht es noch schlimmer. Das ist zum Ersten ganz schlicht. Das Zweite ist, notwendig falsches Bewusstsein, ich will da eigentlich nicht drüber reden, aber das ist, darf man sich nicht so vorstellen, als sei notwendig, das ist nicht zu ändern. Notwendig falsches Bewusstsein heißt was ganz anderes. Notwendig falsches Bewusstsein ist der Versuch der Erklärung der Fehler, die die Menschen in der Anschauung der Wirklichkeit machen, zurückzuführen auf die Verhältnisse, in denen sie leben. Ich will das mal an einem Beispiel klar machen. Das falsche Bewusstsein, was ich vorhin erklärt habe, als Resultat der politischen Willensbildung der Leute, die Verkehrung, Imperative, die der Staat den Leuten setzt für ihr Leben, werden von denen genommen als für sie gedachte Lebensbedingungen. Das ist der Fehler, das ist die Verkehrung, das ist das falsche Bewusstsein. Die Notwendigkeit dieses falschen Bewusstseins. Also, worin dieses Bewusstsein in dieser Gesellschaft ihren Grund hat, liegt einfach darin, dass die Leute, nicht nur die Lohnarbeiter, sondern alle anderen auch, genötigt sind, alternativlos muss man unterstreichen, alternativlos ihr Leben unter den gegebenen Lebensbedingungen zu organisieren. Und dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als hier darin zurechtzukommen. Und dieses Zurechtzukommen, alternativlos zurechtzukommen, alternativlos, ganz kurz eine Klammerbemerkung, jede andere Gesellschaftsform ist hier von oben verboten, siehe KPD-Verbot und so weiter. Dieses alternativlos zurechtzukommen, das ist nichts anderes als die Entwicklung eines Bewusstseins, dass man hier doch irgendwie aufgehoben ist. Ich habe das mit der ersten Person Plural, dieser merkwürdigen Tour, wie sich die beherrschen, als Mitherrscher fingieren, vorgestellt. Die Lebensbedingungen sind diejenigen, die ihnen vorgegeben sind. Sich darin zurechtzufinden, ist leider für Sie eine Lebensnotwendigkeit. In dem Maße, wie Sie das machen und diese Lebensbedingungen verdrehen zu Lebensbedingungen, die für Sie da sind, wird das Ganze zu einer deutschen Heimat, für die man ist. Ach so, der letzte Punkt zu dir oder zu Ihnen. Ja, mit der Meinungsfreiheit ist es heute in der Tat ganz anders. Ja, und dann reden wir doch mal über heute. Reden wir doch mal über das, was uns heute da entgegentritt in Sachen Meinungsfreiheit. Dass das historisch anders gekommen ist, das weiß ich auch, das müssen wir gar nicht machen. Das ist überholt durch die Art und Weise, wie gegenwärtig Meinungsfreiheit und alle anderen Freiheiten. Schaut euch doch an, was in den letzten Monaten passiert ist in Sachen Meinungsfreiheit. Da ist das Dürfen, die staatliche Erlaubnis unter neue Bedingungen gesetzt worden. Meinungsfreiheit ist eben nicht das, jeder darf sagen, was er will, sondern Meinungsfreiheit ist nach der Art und Weise, wie man vorgehen kann und was man sagen kann, staatlich erlaubt. Das war vor den Kriegssituationen schon so, da gab es eine doppelte Beschränkung von Meinungsfreiheit schon immer. Die doppelte Beschränkung von Meinungsfreiheit, die durchgesetzt ist, deswegen habe ich gesagt, man darf sie äußern, die Meinung, aber in der Meinungsfreiheit ist eben nicht eingeschlossen, dass man damit die Erlaubnis hat, auch die eigenen Interessen tatsächlich gegen die Politik durchzusetzen. Das ist nicht erlaubt. Das ist richtig mit der Meinungsfreiheit ausgeschlossen. Das Zweite ist, auch vom Inhalt her gab es schon immer Grenzen. Ich erinnere bloß an Blasphemie, an Holocaustleugnung und alles andere. Das ist jetzt in der gegenwärtigen Kriegssituation ganz neu justiert worden. Jetzt gehört zum Verbot dessen, was man sagen kann. Man darf nicht mehr Israel kritisieren, die Politik Israels kritisieren. Das ist Antisemitismus. Und da fällt man unter staatliches Verbot. Übrigens heute, ich sage das mal gerade heute, hat die Faeser, die von mir so innig geliebte Innenministerin, den neuen Verfassungsschutzbericht 2023 vorgestellt, mit einem extra neu formulierten Anhang, wo gesagt wird, die Sicherheit der Demokratie steht auf dem Prüfstein. Deswegen müssen wir die Sache mit Linksextremismus, Antisemitismus noch viel schärfer verfolgen, verbieten und so weiter. Das ist die gegenwärtige zweite Abteilung, in der Meinungsfreiheit heute reglementiert wird. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und da muss man überlegen, wie man dazu steht. Lukas, willst du antworten? Ja, es ist eigentlich sehr kurz, weil es passt eigentlich perfekt zu dem letzten Satz. Nämlich sozusagen die Erinnerung an die historische Genese des Rechts auf Meinungsfreiheit. Dass also irgendwie in einem Prozess, der sich Revolution nannte, bewaffnete Menschen das dann einfach durchgesetzt haben, egal was der Staat dazu gesagt hat oder nicht. Dann ist aber auch die Frage, diese Möglichkeit, kann ich ja hier mal kurz äußern, ist diese Erinnerung an diese Geschichte vielleicht nicht auch ein Leitfaden für das, was man heute machen sollte? Der letzte Satz bei dir war, wie man sich dazu stellt. Die andere Frage ist doch aber die, ob eine Kraft in irgendeiner Form organisiert werden kann, die dann so etwas Einfaches, sagen wir mal, wie die Meinungsfreiheit, ja, weil dann, wenn die organisierte Gewalt, Kraft dahinter steht, dann ist auch ein Raum geschaffen, in dem ernsthaft überlegt werden kann, wo Meinungen wirklich auch dann Taten folgen können. Es ist nicht nur, wie man dazu steht, wie man sich dazu stellt. Und deshalb ist klar, der Fehler, sagen wir mal, der demokratisch-staatsidealistische Fehler, der richtig global herrscht und dadurch ein noch schlimmerer Fehler ist, der ist trotzdem eine Macht. Und da ist auch wieder die Frage, da hat man nicht nur irgendwie eine Position dazu zu beziehen, denke ich jetzt mal, sondern in irgendeiner Art und Weise, ich habe jetzt auch kein Rezept dafür, wäre der Gedanke doch sinnvoll, wie dann eben diese Gewalt oder Kraft die historisch mal stattgefunden hat, warum man das nicht wiederholen könnte. Dann hatte ich ja auch noch eine Frage bekommen gehabt. Ja. Genau, zu der Rolle der Partei. Und ich finde, es schließt ja gut an den Anmerkungen zum Thema notwendig falschem Bewusstsein an. Also wenn man davon ausgeht, dass es auch nicht notwendig so bleiben muss, dann halte ich es eben für einen wichtigen Anknüpfungspunkt in der jetzigen Situation, um daran zu arbeiten, Menschen für ein anderes Projekt zu gewinnen, genau an diesem Bewusstsein anzusetzen. Es ist aber nun mal nicht so, dass man einfach nur sagen könnte, dass jemand sagt so, keine Ahnung, wenn weniger Ausländer da sind, wird es mir besser gehen. Und dann sage ich, das ist falsch. Und sagt die Person, das ist richtig. Dann sage ich, das ist falsch. Und sagt die Person vielleicht irgendwann sogar, naja, aber ich konkurriere mit denen ja sogar um Arbeitsplätze. Und dann sage ich so, stimmt. Aber es trotzdem wäre trotzdem besser, wenn wir eine Weltrevolution fast zusammen machen würden. Dann hättest du das nicht mehr, das Problem. Okay, da gehen wir nicht. Aber genau. Sondern da steckt ja quasi an der Stelle mit drin, dass es nicht nur, also dass meiner Meinung nach zum Thema Rolle der Partei, glaube ich, auf der einen Seite ist für mich in der jetzigen Situation, wäre es sehr notwendig, dass man eine organisierende Kraft in der Gesellschaft hat, die Menschen anhand ihrer Sorgen, die sie alltäglich haben, organisiert und gemeinsam die Erfahrung machen, dass es Sorgen sind, die einen nicht nur persönlich betreffen, dass es Sorgen sind, an denen man auch nicht nur persönlich Schuld hat, dass es Sorgen sind, bei denen man, wäre man genug, auch etwas dagegen tun könnte, dabei vielleicht auch an Grenzen stößt, aber es auch nicht aussichtslos ist. Und ich würde sagen, der größte Fehler vielleicht bei Deutschen Wohnen und Co-Enteignen ist, dass man, also man ist in eine Auseinandersetzung reingerast, bei der man eigentlich wusste, dass man sie auch nur verlieren kann am Ende. Also das ist ja das, was man dann rückholend miteinander diskutieren muss. Aber es kann natürlich auch Auseinandersetzungen geben, die man nicht aussichtslos unter allen Bedingungen verlieren könnte. Es könnte auch Auseinandersetzungen geben, die man sich vor Ort mit MieterInnen vornimmt, die man nicht aussichtslos verliert, sondern die man gewinnen könnte, würde man sich zusammenschließen. Ich glaube, jetzt gerade erst in einer Wohnsiedlung in München hat die Linkspartei 500.000 Euro für Mieter zurück reingeholt und die sich dort zusammengeschlossen. Kann man sagen, ist es egal oder ist es nicht egal, dass es dort stattgefunden hat? Hat es vielleicht eine positive Auswirkung darauf gehabt, wie diese Menschen sich und ihre Handlungsspielräume oder auch ihre eigene Motivation dazu wahrnehmen, aktiv zu werden, dafür, dass sich grundsätzlich etwas verändert? Und das ist der Punkt, wo ich dann die Position vertreten würde zum Thema, es ist nicht nur wichtig, was man da, wie man dazu steht, sondern auch, was man damit macht, dass es meiner Meinung nach ein guter Ansatzpunkt ist, genau an diesen Punkten anzusetzen. Und im besten Fall sollte sowas natürlich eine sozialistische Partei tun, die sowas dann eben auch tun kann. Und deswegen finde ich es da nicht so, für mich ist nicht so relevant, wenn ich über Partei oder organisierende Kraft rede, was sie jetzt, also wie sie zur Wahl steht, ob sie jetzt im Parlament, im richtigen Fachausschuss, ich glaube, all das hat eine niedrige Relevanz. Das, was eine hohe Relevanz für mich hat, ist halt, kann es eine organisierende Kraft geben, die darauf einwirkt, dass sich gesellschaftliche, dass mehr Menschen sich einer Bewegung anschließen würden, die dafür sorgt, also die eine Bewegung anschließt, die sich zum Ziel nimmt, diese Gesellschaft grundsätzlich zum Besseren in unserem Interesse zu ändern. Und das, finde ich, können Parteien machen und dann können sie vielleicht trotzdem auf dem Wahlzettel stehen oder auch nicht, ist für mich eine taktische Frage. Vielen Dank, Sarah. Nur weil ich ein bisschen in meinem Ego gekränkt bin, diese kleine Aktion da in München hat die Linkspartei zwar für sich vereinnahmt, aber ist tatsächlich von einer kleinen Gruppe organisiert worden, der ich selbst angehöre. Ach cool, Entschuldigung. Dann finde ich sehr gut, was ihr geschafft habt. Nämlich von unserer Kampagne für eine sozialistische Partei von der Mietergewerkschaft war das. Genau. Cool. Aber nur so viel dazu. Das musste gesagt werden. Herr Hüschgen, wollen Sie direkt antworten oder können wir noch eine Frage kurz mit reinnehmen? Dann machen Sie es kurz und dann machen wir danach hier vorne der Kiel. Lukas, du hast diese Redeweise von, wie man dazu steht, aufgegriffen. Ich sage mal kurz, was ich damit meine. Am Thema des heutigen Abends heißt das, man muss sich klar machen, ich sage es mal richtig von meinem Standpunkt aus, ob man die Urteile, die ich über Demokratie heute, wie sie existiert, teilt oder nicht teilt. Es handelt sich bei dem, was ich vorgetragen habe, auch nicht darum, wie ich das so subjektiv sehe. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich habe genug Fälle genannt, genug Beispiele aus der Wirklichkeit genannt, an denen ich das belegt habe, welche Urteile über Demokratie ich fälle. dann muss man diese Argumente und mein Belegmaterial angreifen und kann nicht einfach nur sagen, der hat sich das ausgedacht. Das ist das Erste. Was heute ansteht, bei diesem Thema Demokratie und die Linke, heißt, verdammt nochmal, macht euch doch mal die Kritik klar, überlegt, ob sie euch einleuchtet oder nicht einleuchtet. Es ist eine fundamentale Kritik an Demokratie und was sie alles einschließt, habe ich gesagt. Das ist der erste Schritt, das muss man machen, ohne das geht gar nichts. Der zweite Schritt wäre, ich habe in meinem theoretischen Konstrukt, in meiner theoretischen Ableitung, habe ich mindestens 6 offene Fragen gehabt. Die muss man behandeln, ehe man weitere Schritte überhaupt in Erwägung ziehen kann. Das war zum Beispiel die Frage, ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Ich habe gesagt, im Ministerium ist die kapitalistische Ration dieser Gesellschaft vorab fixiert. Regierungen exekutieren sie mit ihrer jeweiligen Variante. Das ist ein Urteil, das muss man an den Ministerien eigentlich nachweisen, habe ich nicht gemacht. Zweiter Punkt, Freiheitskritik. Das muss man mal auf die anderen Freiheiten beziehen. Die 6, 7 anderen Freiheiten, die alle so gelobt werden. Ich behaupte, das muss man aber dann prüfen und es wäre ein extra Thema, inwieweit, nein, ich behaupte, dass dort dasselbe geht. Erlaubnisse von oben, mit der Vorschrift, wie sie und mit welchem Inhalt sie praktiziert werden dürfen. Drittens, chronische Unzufriedenheit als Produkt des Kapitalismus. Naja, das ist auch so ein Satz, den ich da hingesagt habe. Alle diejenigen, die den Kapitalismus verbessern wollen, sind da ganz anderer Auffassung. Das muss man klären. Das sind prinzipielle Fragen, an denen sich jede weitere praktische Konsequenz überhaupt ergibt. Und eure Rede von den Parteien, die man, Herrgott, überlegt doch mal, wo wir sind. Das sind alles Gespensterdebatten. Wir sind dabei, uns über einige Sachen dieser Gesellschaft klarzumachen. Wir haben es mit einer Staatsgewalt zu tun, die gerade mit allen Mitteln, Ächtung, Verbot, Bestrafung gegen linke, sogenannte Extremisten vorgeht. Das ist der Punkt. Und dann immer zu reden, ja, das wäre schön, wenn wir eine sozialistische Partei haben. Die Frau Heinrich hat 4-mal das Wort, ich kann mir vorstellen, benutzt. Ja, vorstellen. Vorstellen kann man sich alles Mögliche. Aber mit der Vorstellung kann man das nicht kritisieren und kann man die Argumente nicht verbreiten, die zur Kritik dieser Gesellschaft notwendig sind. In diesem Sinne, dann hier vorne die Frage, er hat sich schon länger gemeldet, ich habe euch alle gesehen. Erstmal danke für die Organisation der Veranstaltung, ich finde es sehr spannend. Ich habe ein paar Punkte an den Genossen vom Gegenstandpunkt. Ich wollte vorab sagen, ich finde es... Er spricht nicht für den Gegenstandpunkt. Ist nicht. Er spricht heute nicht für den Gegenstandpunkt. Ja, war bei der... Ist ja wurscht. Mach mal. Ich finde es ein bisschen unschön, wie du das in, sagen, hier rechts von dir bloßstellst. Ich glaube, ich könnte jetzt auch dir vorwerfen, dass du das falsche Bewusstsein hast, aber das mache ich nicht, so rivalradikal bin ich nicht. Ich habe ganz viele Dissidierungen, nicht nur die Form kritisiert, sondern auch den Inhalt. Ich habe ein paar Dissensen zu diesen Gesagten von dir vor allem. Vielleicht habe ich Dinge falsch verstanden, wenn es der Fall ist, dann kannst du ja korrigieren. Und Dissensen ist doch super, also Diskussion, das steht ja da, deswegen kann ich nicht persönlich nehmen. Du meintest, dass unter demokratischen Verhältnissen der Gewaltmonopol sich nicht verändert. Also würdest du das sozusagen den russischen Genossinnen, sozusagen, die auf der Straße kämpfen, sagen? Erste Frage. Ich wollte auch fragen, wenn du sagst, ich kenne ja diesen Spruch eher aus anarchistischen Kreisen, deswegen wundere ich mich, was du denn sagst, aber wenn Wahlen was ändern will, dann werden sie verboten. Und ich versuche jetzt auch mit Fällen aus der Wirklichkeit zu kommen. Würdest du das auch den 30 Millionen Menschen, die sozusagen 2002 den ersten Arbeiter an die brasilianische Macht gewählt haben, sagen, die auch sozusagen danach mit den durchaus kritisierenden, aber durchaus guten sozialdemokratischen Politiken von Lula sozusagen aus der Armut geholt wurden, würdest du das denn auch sagen? Ich finde es ein bisschen zynisch von dir. Du hast das krass monatisiert, ich bin auch gleich zu Ende, dass die Wahlen geheim sind. Als ob das sozusagen verhindern würde, dass die Gesellschaft Auseinandersetzungen führt. Also sorry, das ist nicht der springende Punkt. Und auch sozusagen sozusagen historisch gewachsen, also dass Wahlen geheim sind, ergibt in einigen Kontexten durchaus Sinn, und wenn du das nicht siehst, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und letzter Punkt, wählen, weil man wählen darf, das ist ein bescheuertes Argument, finde ich auch. Ich finde es noch bescheuert zu sagen, dass man nicht wählen gehen soll, weil man sozusagen die eigene Utopie oder die befreite Gesellschaft innerhalb einer Wahl nicht erreicht oder so. Genau, und ein kurzer letzter Punkt an dich. Das ist nicht Herbert Habeck, der hier sitzt, das ist eine Genossin, die sozusagen auch mit der Grünen Partei früher oder später brechen wird wahrscheinlich. Und die Vorstellung, dass sie mit der Grünen Partei ist, das ist sorry, das willst du jetzt sagen. Na und? Das ist doch super, dass, also, sag doch mal, warum sie in der Grünen Jugend gewesen ist. Dann willst du das erklären und dann kannst du es mehr verstehen. Das zu dir kann ich schnell machen. Zu den ersten beiden Punkten einfach ja. Ja, zu dem dritten Punkt. Stimmabgabe, das ist ein Missverständnis, mit dem Geheimnis ein Missverständnis. Da habe ich eine Abteilung der geregelten Stimmabgabe kritisiert. Und wer zugehört hat, wird daraus geschlossen haben, genau das Gegenteil von dem, was da durchgesetzt und geregelt ist, muss man machen. Sich über seine Interessen verständigen, auch darüber, wie man sie durchsetzen kann. Das war ein Missverständnis. Und zum letzten Punkt, ach Gott, die Konsequenz aus dem, was ich über Demokratie jetzt denke und gesagt habe, heißt, geht doch wählen oder lasst es, ist doch egal. Der Gehorsam ist sowieso von euch verlangt, ob ihr nun tatsächlich wählen geht oder nicht wählen geht. Und bildet euch bitte schön nicht ein, dass Nichtwählen sei eine politische Aktion. Da ist was ganz anderes fällig. Sarah, willst du noch drauf eingehen? Oder? Es gab ja jetzt gar nicht so wirklich eine Frage an mich. Also, ich meine, wenn. Ich hier so einen Dialog zwischen. Ich kann nur einfach einmal tatsächlich sagen, warum ich damals oder wie ich damals zur Grünen Jugend gekommen bin. Weil ich. Erstmal, und ich habe das vorhin schon geschildert und das klang vielleicht ein bisschen trivial, ich stand vor einer Lebenssituation, in der es mir sehr schlecht ging und ich habe eine Möglichkeit gesehen, dass sie vielleicht änderbar ist und habe mich gefragt, was könnte ich denn dafür tun? Und das war für mich ein extrem wichtiger Moment in meinem Leben, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, entweder ich bin schuld oder meine Mutter ist schuld. Und ehrlich gesagt, wenn alles, was dabei rausgekommen ist, dass ich damals politisch aktiv geworden bin und das mit der Grünen Jugend wäre alles egal, hätte mir nichts weitergebracht. Außer, dass ich das nicht mehr mit mir rumgetragen hätte bis zum Ende des Lebens. Den Gefallen hat mir die Grüne Jugend getan und dafür bin ich richtig dankbar. Und ich glaube, genau das meine ich halt damit zu sagen, dass es wichtig, notwendig und Chancen innehat, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, dass die Verhältnisse, in der sie leben, nicht gottgegeben sind, dass sie vor Grenzen stoßen und dass es nicht auch an ihnen persönlich liegt, weil darunter sehr viele Menschen leiden. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, finde ich es total richtig, nicht nur, weil einem eine Kritik nicht passt, sich eine Kritik nicht bis zum Ende anzuhören. Ich finde, dass du sehr, du, sie, was auch immer jetzt, sehr viele richtige Punkte aufgemacht hast, die ich auch bedenkenswert finde, die ich auch schon aus, keine Ahnung, ich glaube, es war ein 99:1 Podcast, in dem diese Kritik schon mal ähnlich vorgetragen wurde. Ich finde es gut und schlüssig und sehr interessant und bedenkenswert. Und so finde ich es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist halt deswegen, bin ich damals zur Grünen Jugend gekommen. Und jetzt stehe ich vor ganz vielen Herausforderungen, was eine politische Praxis angeht, wo man Politik macht, wie man überhaupt politisch was verändern kann und habe dazu auch eher Fragen als Antworten. Aber deswegen habe ich ja auch meine ersten Überlegungen dazu hier quasi auf dem Panel dargelegt. Und ich glaube, es geht fast allen Leuten, die politisch aktiv sind, so, die sagen, ich möchte gucken, ob Veränderung möglich ist, dass sie sich nicht sicher sind, ob das jetzt gerade funktionieren kann und dass sie trotzdem nach Wegen suchen. Und ich glaube, eine Kritik, eine fundierte Kritik kann einem dabei helfen, nicht auf falsche Wege zu kommen. Und so hilft mir zum Beispiel meine Kritik an den Institutionen der parlamentarischen Demokratie, mir nicht wieder zu wünschen, dass es nächste Mal Rot-Rot-Grün gibt und zu denken, dass dann die Welt besser wird. Und da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall inhaltlich einen Schritt weitergekommen. Wir haben noch sehr viele Wortmeldungen. Da hinten erstmal, dann hier vorne und dann warst du als Dritter und dann muss ich nochmal neu ordnen. Also du da hinten mit dem Klemmbrett, genau, ja. ja, ich habe eine Frage, ob die Gefahr kommt, dass wieder als Idee aufgetan wird. Dazu, wie denn tatsächlich. Ich habe eine Frage, ob die Gefahr kommt, dass wieder von Ihnen als Idee abgetan wird, zu dem, was denn überhaupt in einer Partei leisten müsste, die dieses notwendig falsche Bewusstsein irgendwie zur Disposition stellt oder Menschen verändert. Und zwar würde ich gerne fragen, was das Verhältnis dieser Partei eigentlich zur Vereinsamung im Kapitalismus haben muss und was für Formen der neu erlebten Solidarität, der sogenannten Utopie im Kleinen, dieser Partei bewirken könnten. Und Da würde mich ehrlich gesagt die Antwort aller Diskutanten irgendwie erfreuen, wenn es sich zeitlich der Rahmen sprengt. Lukas, willst du zuerst? Oder? Ich habe was zu. Ich habe eine Bemerkung zu, was Sarah Lieben gesagt hat. Nämlich, das ist das, was am Ende die Kritik, die Huisgen so vorträgt, das ist der Dienst, den er an der Linken wiederum leistet. Ich finde das sehr richtig und sehr gut, dass Sarah Lieben gesagt hat, bezüglich der Argumente, die Huisgen vorgetragen hat, dass sie das bedenkenswert finden. Und dass es ihr in verschiedenster Art und Weise auch die Argumente, die sie von ihm auch in anderen Kontexten gelernt hat, ihr bei ihr einen Lernprozess angestoßen hat, wie sie sich zur Welt zu halten hat. Und das ist die ganze Rolle der Form von Kritik, die heute Herr Huisgen vorgetragen hat, das ist der Dienst, den sie diese Kritik in der wirklich existierenden Linken leistet. Ein bisschen Denkfutter für diese Linken. Aber diese Linke bleibt auch dann immer noch, nachdem sie sich von manchen Argumenten mal vollständig, mal nur teilweise überzeugen ließ, eine Linke, wie sie seit Jahrzehnten ist, eine Ohnmächtige, eine Linke, die halt dann, der eben nichts anderes übrig bleibt, als die Frage zu stellen, wie sie sich dazu stellt. Oder anders gesagt, das ist eine, ich lasse es dabei, das ist ein schöner Dienst, den Huisgen ihr geleistet hat und vielen anderen Linken auch. Das ist, was das Produkt dieser Kritik ist. Herr Huisgen oder Sarah? Das Wort Denkfutter passt mir natürlich überhaupt nicht. Ist es aber. Nein, es ist nicht Denkfutter. Das ist nicht Denkfutter von mir und dann kommt anderes Denkfutter von der anderen Richtung und noch was dazu und so weiter, sondern das ist eine durchgesetzte, eine formulierte und durchdachte Kritik, die kann ich auch noch einen ganzen Abend ausführen, die mehr ist als Futter, sondern das ist, ich habe den Anspruch zu sagen, das stimmt. Das ist die Kritik an der Demokratie. Und alles andere Futter ist damit im Prinzip kritisiert. Wenn wir uns darüber verständigen können, dann ist es gut. Zu ihr da hinten, kurz einen Satz. Und da wird immer, da sind immer zwei Sätze drauf. Ja. ich weiß gar nicht, wie du auf Partei kommst. Weil du bist ja nicht. Ja, das habe ich ja gerade angegriffen. Leute, ich sage es mal so, ihr seid es. Ihr müsst mit der Kritik, sofern sie euch eingeleuchtet hat, morgen losgehen und zu Hause, in der Schule, im Studium, im Betrieb, in der Familie, im Stammtisch klar machen, was es mit der Demokratie tatsächlich auf sich hat. Das ist der erste praktische Schritt und da braucht es keine Partei, die sowieso eine Erfindung ist, die es gar nicht gibt. Ob es die jemals so gibt, wie wir sie uns wünschen, ist eine ganz andere Frage, die jetzt aber gar nicht ansteht. Jetzt stehen diese kleinen Brötchen an. Nehmt die Kritik und geht mit der raus, wenn sie, nachdem ihr sie euch nochmal klar gemacht habt, weil eins ist ja klar, ich habe da vorne vor der HU ein Plakat gesehen, wo eine Linke aufruft, zu einer Demo, Demokratie retten, von der Linken, ja, bis in die Linken, dass die Bürger sowieso mit falschen Argumenten immer für Demokratie sind, selbst wenn sie sich kritisch dazu verhalten, das habe ich ja angedeutet. Also darum geht es, deswegen meine ich das todernst. Ich habe an euch herangeredet, damit ihr in dieser Hinsicht praktische Konsequenzen zieht und diese Argumente, sofern sie euch einleuchten, tatsächlich weitertragt. Hier auch in der Uni, ne? Eure Profs mal anmachen, die erzählen nur Scheiße. Lukas, ein, zwei Sätze und dann da hinten. Das ist auch wieder ein guter Schluss. Weil das gibt mir die Möglichkeit, darauf zu verweisen, dass die Professoren eben diese Scheiße erzählen, das zusammen mit Ausnahmen. Weißt du. Ohne Ausnahme. Gut. Mit Ausnahme. Mit Ausnahme. Ach stimmt, sorry. Ja. Außer natürlich Professor Höchst. Selbstverständlich. Dass diese Professoren mit Ausnahmen Scheiße erzählen, Scheiße verbreiten, das zu sabotieren, war mal der Anspruch der Organisation, als deren Vertreter er zwar heute nicht spricht, aber deren Teil er auf jeden Fall ist. Oder zumindest die Argumente, die diese Organisation sonst so gebracht hat und macht, haben ihm eingeleuchtet und diese verbreitet er deshalb auch weiter. So, heute können Sie noch nicht mal mehr versuchen, diese Seminarsprengungen, die Sie mal gemacht haben, also das Scheiße-Erzählen der Professoren zu sabotieren, können Sie offensichtlich nicht mehr machen. Sie haben sich darauf beschränkt, auf weniger. Und noch viel vorher hat diese Organisation sehr wohl den Anspruch gehabt, in irgendeiner Art und Weise, in Form von den damals üblichen Organisationsversuchen der 70er, wesentlich mehr als nur Argumente zu verbreiten. Das heißt, wir haben hier einen Prozess, einen historischen Prozess, wo am Ende eine bewusste Selbstbeschränkung auf die Verbreitung von Argumenten geblieben ist. Also Herr Vollgang hat die Rechnung, müssen wir zu denen geben. Du kannst auch gleich sprechen. Ich meine, gut, kann ich auch machen. Das ist auch wieder eine Frage, wie ich mich zu der Welt, wie sie ist, halt stelle. Genau, das ist alles. Jetzt da vorne und danach. Ich frage mich so ein bisschen so nach einer Frage, die auch in unserem Essay, den wir euch gegeben haben, so drin steht, so die da drin stand und die bis jetzt irgendwie so halb beantwortet wurde, aber irgendwie auch nicht so ganz. Und das ist so die letzte Frage davon eigentlich. Was ist die Demokratie in der Krise? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Ihnen, Herr Höschen, dass das die Antwort ist so nein. So Demokratie kann nicht in der Krise sein, weil sie die perfekte Herrschaftsform ist, unter der wir leben. Ich frage mich dann aber, und das ist eine Frage an alle, wieso haben Leute dann so viel Panik? Wieso leben wir in so einer, und das wurde auch schon beschrieben, in so einer extrem aufgeheizten Situation, wo irgendwie es die entscheidende Notwendigkeit gibt, Freiheitsrechte einzuschränken, wo es entscheidend die Notwendigkeit gibt, sowas wie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, irgendwie so, ja, damit staatlich neu umzugehen. Wie würden alle auf dem Podium das so qualifizieren, diese Erfahrung der Krisenhaftigkeit, in der wir uns gerade so befinden? Und vielleicht so im Anschluss daran so die Frage, was machen wir damit, wenn Leute genau im Rahmen von solchen Freiheitsrechten, das kann von rechts wie von links passieren, auf die Straße gehen, weil das passiert. Irgendwie so Leute fordern, so Leute, die das Kapitol gestürmt haben in den USA, die haben das gemacht für die Demokratie. So die wollten, dass ihnen die Wahl nicht geklaut wird. So ob das stimmt, kann man so dahingestellt lassen, aber so es scheint irgendwie in Gesellschaft dieses, weiß ich nicht, falsche Bewusstsein, wie auch immer, zu geben, dass diese Begriffe wichtig sind. Was wäre so die Stellung, die man so einnehmen müsste gegenüber solchen Leuten? Müsste man denen erklären, dass sie einen Fehler machen? Müsste man mit denen arbeiten? Ich weiß es tatsächlich nicht. So, was machen wir mit diesem so anscheinend vorhandenen Bewusstsein in Gesellschaft davon, dass diese Rechte irgendwie wichtig sind? Danke. Und danke für die Diskussion, by the way. Ich würde vielleicht anfangen mit einer Antwort. Was mich auch an einen Punkt erinnert, den du ganz am Anfang nochmal gemacht hast, wo du sehr pointiert dann nochmal so gesagt hast, dass die AfD jetzt keine größere Gefahr für die Menschen ist als die Polizei und die jetzigen Regierenden sowieso. Wo ich sagen würde, das, was Leute gerade spüren, ist, finde ich jetzt nicht unbedingt die Frage von, also ich glaube, ein Teil der Angst, zum Beispiel der Angst von Menschen, die jetzt wegen der AfD zum Beispiel dann sagen, sie haben Sorge vor der Demokratie, ist, glaube ich, eher manchmal eine Sorge davor, dass eine politische Rechte insgesamt stärker wird, dass es zum Beispiel mit Gewalt oder mit autoritäreren Zügen in der Gesellschaft einhergeht, zum Teil. Also natürlich zum Beispiel diejenigen, die sich jetzt, bei mir an der FU gibt es Auseinandersetzungen um die Protestcamps beispielsweise, wo die Polizei gewalttätig geräumt hat, und die sich dagegen wehren, sehen sich natürlich darin bedroht, dass sie vielleicht unter anderen Verhältnissen die Regierenden das immer noch scheiße gefunden hätten, aber das Zelt wahrscheinlich hätte stehen bleiben können und sie nicht geräumt werden. Und fühlen sich da quasi eingeschränkt oder haben Sorge vor den Konsequenzen, die das hat. Und ich würde sagen, wenn zum Beispiel gerade Menschen, die, keine Ahnung, Frauen, queere Menschen, migrantisierte Menschen gerade eine besondere Angst haben, dann liegt es ja daran, dass sie das Gefühl haben, ich war irgendwann mal geschützter vor Gewalt, als ich es jetzt bin. Ich habe Angst, dass es zunimmt. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf die, da habe ich das Gefühl, hat es gar nicht so viel damit zu tun, ob es jetzt um die Mitbestimmungsrechte geht, wie beim Kapitol, wo man sagt, mir wurde die Wahl geklaut, sondern da geht es um die Bedrohung, nicht, dass bestimmte Dinge, vielleicht an die man sich gewöhnt hat, dass man sie tun kann, oder eine gewisse Art von Sicherheit, von der man dachte, dass man sie die ganze Zeit hat, dass die zunehmend wegfällt und dass auch niemand sich dafür sorgt. Also ich habe auch mehr Angst, als ich vorher hatte. Also dieses subjektive Gefühl, und ich würde ja auch nicht sagen, dass es falsch ist, dass ich dieses Gefühl habe, weil es ist ein Ticken gefährlicher und es ist ein Ticken beunruhigender, gerade in bestimmten Gegenden in Deutschland zu sein, weil sich Nazis ein bisschen selbstbewusster fühlen, als sie sich vielleicht gerade irgendwie vor 5 oder 10 Jahren gefühlt haben. Das hat nur für mich nicht so viel mit der Frage von Demokratie zu tun, auch wenn es dann zum Beispiel, also für mich hat es nichts mit der Frage damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, für mich ist, ich fühle mich nicht, als wäre die Mitbestimmung in der Krise, sondern die Gesellschaft, in der ich lebe, fühlt sich bedrohlicher an diesem Tag, als sie sich vielleicht vor 5 Jahren für mich angefühlt hat. Und das ist für mich jetzt nicht dasselbe wie unbedingt Mitbestimmung. Und auf der anderen Seite würde ich aber schon sagen, dass natürlich das Zusammenfallen von einer Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation und dem Merken, dass man dagegen gar nichts tun kann oder sehr, sehr beschränkt darin ist, etwas dagegen zu tun, dass sich dann darin überträgt von die bösen Regierenden, die es falsch gemacht haben, die mir die Wahl gekauft haben, dass eine Reaktion davon, dass Leute das Gefühl haben, mir geht es schlecht, ich kann nichts daran ändern, also eine quasi Ohnmacht, würde ich sagen, da ist die Demokratie nicht in der Krise, weil daran konnten sie jetzt auch die letzten Jahrzehnte relativ wenig ändern. Warum es jetzt besonders hochkommt, weiß nicht. Vielleicht waren die letzten Jahrzehnte noch mal anstrengender quasi. Vielleicht war die Wirtschaft angespannter. Vielleicht waren die Lebenssituationen schlechter im Verhältnis. Man hat es ja zum Beispiel bei Umfragen von jungen Menschen, die sich wünschen, wieder in 2016 zu leben, weil sie das Gefühl haben, die Welt wird immer schlimmer. Und sie können nichts dagegen tun, ist dann das, was sie sagen. Sie sagen ja nicht, die Demokratie ist abgeschafft, sondern meine Lebenssituation wird schlecht und ich kann nichts dagegen tun. Und das würde ich erstmal sagen, liegt ja dem Gesellschaftssystem, dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, das nun mal darauf beruht, dass es weiter Konkurrenz und Ungleichheit gibt, erstmal inne, dass Menschen darüber sehr unzufrieden werden, auch, dass sie dabei dann dagegen aufbegehren, auch, dass sie dann so rum dagegen aufbegehren oder dass sie da, keine Ahnung, in so verschwörungstheoretische Kreise mit hineinrutschen, ist schlecht, aber ist für mich jetzt nicht weit hergeholt. Auch bei Leuten, die das Kapitol gestürmt haben. Bitte. Das ist genau der Punkt, den ich an dir, an Ihnen vorhin schon kritisiert habe. Ich mache es mal an dem Beispiel. Ich habe Angst vor einer Zeitenwendepolitik der herrschenden Regierung, wo die Grünen drin sitzen. Einer Militarisierung nach innen und außen. Ich habe Angst vor einer Kriegstüchtigkeitspolitik von Pistorius und was das für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für die Bundeswehr, sondern eben für die Schulen und so weiter heißt. Davor habe ich Angst. Davor habe ich auch Angst. Am Moment. Die Angst vor der AfD basiert auch auf einem falschen Urteil über die AfD. Die AfD, Mensch, das wisst ihr doch, die AfD wird auf kommunaler, auf Landesebene von CDU, sogar von BSW inzwischen als Koalitionspartner längst hofiert. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich anschaut, dass die C-Parteien und dass die Ampelkoalition in Sachen Migration die AfD rechts überholt hat. Gestern stand in der Jungen Welt ein Artikel. Die AfD hat im Parlament eingebracht einen Antrag, man muss mehr Geld in die Rüstungsindustrie bringen. Das ist Eulen nach Athen tragen. Die hat eingebracht, dass man die Zivilklauseln an den Unis abschaffen soll, was immer man davon halten mag. Das ist Eulen nach Athen tragen. Das haben die SPD, die Freien Demokraten schon längst auf dem Schirm. Also bitteschön, mal klar machen, die AfD begibt sich inzwischen auf einen Weg, wo sie von den bürgerlichen Parteien als koalitionsfähig anerkannt wird. Und es wird nicht lange dauern, dass nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern auch woanders die AfD mit in der Regierung sitzt. Davor habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor der Politik, die dann gemacht wird. Und ich kann noch was sagen. Gerade schon wieder das, woran grüne Politik, und ich rede dich immer noch als, grüne, als grünes Parteimitglied an, mitbeteiligt ist. Frau Baerbock an erster Stelle. Auch davor habe ich wahnsinnige Angst. Was die Eskalation dieses Krieges in der Ukraine, eine Eskalation, die vom Westen vorangetrieben wird, was die letztlich nachher anrichtet, davor habe ich auch Angst. Und dass mal irgendwann Rechte einen verprügeln, müsst ihr euch mal klar machen, in welchem Verhältnis steht denn das zu den Sachen, die ich gerade eben vorgetragen habe. Naja, also ich möchte jetzt schon noch einmal direkt darauf eingehen, weil ich ja auch gesagt habe, also fernab der Tatsache, es ist vollkommen in Ordnung, dass du mich dafür kritisierst, dass ich eine grüne Parteimitgliedschaft habe, aber dann bleiben wir doch bei quasi der Zunahme von so einer autoritären Welle bei Dingen wie einer Wehrpflicht, die gerade diskutiert werden, bei der Zunahme von Rüstung, bei dem Verpönen davon, dass über das Thema Frieden geredet wird, bei einer Aufrüstung der EU. Ich glaube, auch das macht ja Menschen Angst. Also du hast auch gesagt, es macht dir Angst. Also es ist ja nicht nur ein subjektives Gefühl, in dem sich Leute gerade bedroht fühlen. Und das finde ich, das ist das, was ich halt gerade sagen wollte. Und ich glaube schon, andere Leute haben vielleicht konkreter auch Angst davor, von einem Nazi zusammengeschlagen werden. Ich würde nur einfach sagen, es ist nicht eine Fehleinschätzung, sondern die Welt ist bedrohlicher. Und ich glaube, wenn mit der Argumentation, die du gerade angebracht hast, ist es ja etwas, wo wir gar keinen Dissens miteinander haben. Und dazu sich zu verhalten, weiß ich nur auch nicht. Gut. Ja. Wir haben hier vorne ihn hier, dann bist du und dann da hinten. Ja, also ich wollte nochmal dieses Thema, dieser Diskussion auf die Demokratie zu. Kannst du bitte aufstehen? Du, Sarah, du hast so. Du hast einmal gesagt, den Leuten doch irgendwie klar machen, das ist dir wohl auch passiert anscheinend in der grünen Jugend, dass die Gesellschaft nicht gottgegeben ist, dass man verändern kann, Möglichkeitsräume schaffen, hast du, glaube ich, gesagt. Und der Take von Fair ist doch, wenn ich ihn mal so kurz zusammenfassen versuchen darf, dass Demokratie genau die Art und Weise ist, wie die Leute eingemischt werden auf eine Form oder auf eine Art und Weise, die sie gleichzeitig aus allen Wesentlichen ausmischt. Und das ist doch genau das, was du eigentlich auch nach diesem, du willst nicht diese Brutalität von Hartz IV angetan bekommen, du willst es abschaffen, dann gelernt hast, dass eben Demokratie darin besteht, dass der Staat den Leuten ein Wahlrecht gibt in die Form ihrer Beteiligung, ihrer Betätigung von Unzufriedenheit, die sie alle haben, die wir alle haben, vorschreibt und damit schon direkt sie ausmischt, weil klar steht, sie wählen sich neue Leute. Und was machen die? Die gehen in Ämter. Der Demokratie ist ein Staatswesen total vorausgesetzt, beziehungsweise gehört dazu, kann man so sagen. Da werden Notwendigkeiten eines Staatsmonopols, das man sich vielleicht nur dann angucken müsste, werden dann von denen, die gewählt sind, nach eigenem Gewissen ohne Bindung ausgeführt. Das ist die Ausmischung. Und dann sitzt man wieder da und kann unzufrieden sein. Und was kann man das nächste Mal machen? Man kann sich wieder Gedanken darüber machen, wie die Probleme, die man selber hat, eigentlich mit einer richtigen Politik, wenn die richtig an der Macht wären, bedient wären. Und damit spart man sich den Gedanken, mal zu sagen, woher kommen die denn wirklich die Probleme? Weil dieser Fehler, den wollte ich doch Humboldt Erb doch kritisieren mit dem falschen Bewusstsein. Dass man aus Unzufriedenheit Wahlurnen macht. Aber genau da würde ich ja ansetzen und habe gesagt, deswegen kann man ja nicht, also deswegen finde ich es auch falsch, aus Unzufriedenheit Wahlurne zu machen, sondern ich würde sagen, aber ich frage mich und habe die Frage in den Raum gestellt, könnte Veränderung möglich sein, wenn sie nicht dadurch passiert, dass man die Richtigen wählt, sondern könnte Veränderung auf eine andere Art und Weise möglich sein, zum Beispiel dadurch, dass es einen starken gesellschaftlichen Druck, Widerstand, organisierte Gegenmacht gibt, die sagt, Dinge müssen sich verändern. Und ich glaube, es könnte möglich sein. Und das ist für mich aber nicht dasselbe wie wählen gehen, weil ich glaube eben nicht, dass man Regierende wählen kann. Das Gegenteil, wollte ich gerade sagen, zum Wählen gehen, das ist die aktive, das Ja-Sagen zum Beherrschen. Ja, aber ich habe mich auch gar nicht in meiner Praxis, das, was ich vorgeschlagen habe, war kein Vorschlag dafür, mehr wählen zu gehen, sondern war ein Vorschlag für gesellschaftliche Organisierung. Und deswegen stimme ich der Analyse zu, würde der Analyse auch zustimmen und würde deswegen sagen, deswegen muss man anderes tun, als einfach wählen gehen. Einmal hier vorne oder erst. Oder nicht wählen. Oder nicht wählen gehen. Ja, also die ganz große Frage, die ich mich frage, nochmal zu deinem Punkt. Also ich finde, du hast viele Sachen gesagt, die man kritisieren kann, und deine Parteizugehörigkeit kann man da jetzt einmal auslassen. Die Sache, die ich mich frage, ist, du redest von der Demokratie eigentlich gar nicht so positiv. Ich meine, selbst in deinem Eingangsstatement hast du eigentlich ein relativ negatives Resümee gezogen, auch so in deiner Lebensgeschichte. Mit dem Hartz IV, mit deiner Hoffnung auf Rot-Rot-Grün, die dann am Ende halt zu nichts geführt haben, ja bis heute nicht, auch mit der Ampelregierung. Trotzdem lehnst du die Demokratie als solches irgendwie nicht ab, sondern hast immer dieses Vorzeichen davor, dass man sich hier einmischen muss, dass man Bürgerbewegungen, das hast du jetzt nicht genauso gesagt, aber halt andere Sachen macht, sozusagen Protest auf die Straßen trägt. Dann hast du aber auch beispielsweise zu diesem Volksentscheid zum Enteignen von Deutsche Wohnen gesagt, dass das ja vielleicht von Anfang an sowieso unmöglich war. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass da niemand drauf eingegangen ist. Weil was ich mich da frage ist, was genau forderst du denn? Was genau denkst du denn, muss sozusagen irgendwie auf die Straße getragen werden? Was für Aktionen müssen denn stattfinden, damit sozusagen die Demokratie doch noch ihr ideales Bild erreicht, für das du sie irgendwie so sehr lobst, beziehungsweise für das du sie irgendwie nicht ablehnst? Weil zu sagen, dass Leute eine Wohnung haben können und nicht auf der fucking Straße leben müssen, irgendwie ein Ziel ist, was man ja so nicht erreichen kann, und vielleicht war das Ziel da zu hoch und man kann ja auch mit seinen Mitmietern irgendwie noch eine andere Aktion machen. Was ist das denn für eine Bankrotterklärung gegenüber diesem System der Demokratie? Was ist das denn irgendwie, was sagt das denn darüber aus? Wie kann man von dieser Ausgangslage nicht auf den Schluss kommen, dass dieser Staat und seine Demokratie einem einfach insgesamt nichts taugt? Das frage ich mich wirklich. Ich finde es gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das stimmt, ich habe ein negatives Urteil darüber gefällt und ich habe ja jetzt auch keine Zeit auf dem Panel damit verbracht, zu sagen, dass ich die Analyse davon, was Demokratie ist, nicht teile, weil ich sie für sehr bedenkenswert halte und mir jetzt ehrlich gesagt auch kein gutes Gegenargument einfällt. Ich habe aber auch gesagt, dass deswegen heißt es ja nicht, dass ich nicht glaube, dass innerhalb der Gesellschaft, die wir sie vorfinden, Veränderung möglich ist. Das ist nun eben nicht bezogen auf die Demokratie und auf die Art und Weise des Wählens einer Regierungswählung. Das ist für mich was anderes. Und deswegen bei zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen würde ich dann eben davon trennen. Natürlich fand ich es eine gute Idee, diese Kampagne zu machen. Ich finde, diese Kampagne hat Erfolg gemacht, aber sie ist auch gescheitert. Und dass sie gescheitert ist und was man jetzt damit macht, ist für mich dann, also ich finde es richtig, in der Gesellschaft tätig zu sein und diese Dinge zu tun. Dass sie gescheitert ist, ist für mich eine Frage der Taktik, wo man sich fragen muss, ist es gut, eine Kampagne zu machen mit einem Ziel, von dem man von Anfang an weiß, dass man vielleicht hoch gewinnt, hoch verliert, aber eigentlich gar nicht gewinnen kann, weil die Kräfteverhältnisse nicht stark genug waren. Weil doch beispielsweise, also was hätte man sich alles vorstellen können? Ein Generalstreik, wenn der Volksentscheid nicht durchkommt, die Regierung platzt, all das war zu diesem Zeitpunkt total unrealistisch und es gab wenig Druck. Ich sage nicht, dass ein Volksentscheid nicht auch funktionieren könnte. Ich sage nur, das war eine richtig große Hausnummer, die man sich da vorgenommen hat. Und wenn man an einer richtig großen Hausnummer, weil man als Linke schwach ist, scheitert, dann könnte es dazu führen, dass man Leute verliert. Ich finde, das ist eine taktische Frage, ob man sowas dann tun möchte oder ob man sich lieber Aufgaben nimmt, bei denen man das Gefühl hat, die sind dem Kräfteverhältnis, dem, was wir als Linke überhaupt tun und schaffen können, angemessener. Und das ist dann vielleicht nicht 200.000 Wohnungen enteignen, sondern ist es vielleicht erstmal an ein paar Orten ganz konkret sich mit Vermietern anlegen und darüber nicht kleine Brötchen, sondern 500.000 ist kein kleines Brötchen, um das jetzt nochmal wieder ins Gute zu holen, zu backen. Also ich lehne das gar nicht ab, ich sage nur, es ist gescheitert und hat zu einem Vertrauensverlust geführt und das ist dann ein Problem. Und da muss man sich fragen, wie macht man es am besten? Aber ich finde es richtig, genau diesen Weg zu gehen und sich nicht aufs Wählen zu verlassen. Ich habe ganz kurz eine Bemerkung. Nämlich, als die Frage von dir kam und dann die Antwort von dir, die ich jetzt mal kurz zusammenfasse, in Gegenmacht organisieren, gesellschaftlicher Gegenmacht, da hast du versucht einzuwerfen, ja, aber das ist dann ja gegen die Demokratie. Und ich, also die Frage geht dann natürlich darauf hinaus, man organisiert sich dann natürlich gegen diesen Staat, gegen diese Demokratie. Ja, wenn sie also zu dieser Bemerkung gegen die Demokratie Ja sagt, das kann sie ja gleich noch explizit machen. Da ist dann die Frage, gibt es ein Gegenargument dagegen, diese Kraft eben gegen Staat und seine Demokratie zu organisieren? Ist das möglich? Ist das notwendig? Sollte man das tun? Gibt es da ein Gegenargument dagegen? Gegen die Organisation einer wie auch immer gearteten Kraft von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich die Mittel beschaffen gegen diesen Staat, gegen diese Demokratie. Gibt es dagegen ein Gegenargument? Es ist schon wieder so ein von der Wirklichkeit völlig abgehobenes politmethodisches Geschwätz. Entschuldige bitte, Lukas. Man muss wirklich die Inhalte, um die es hier geht, mal ansprechen. Ich will deswegen nochmal ein Beispiel bringen, was man hierzulande an Demokratie zu kritisieren hat. Und nicht darüber reden, wie es mit Kräfteverhältnissen, wie es mit Mehrheiten, wie es mit Gegenmacht und so weiter steht. Das sind alles Gespensterdebatten. Ich habe im Wahlkampf Plakate der Grünen gesehen. Eins hieß, für ein Einkommen, mit dem alle auskommen. Finden Sie das Plakat richtig? Na, nun sag mal ja. Also es gab schlechtere Plakate quasi in dieser Wahlzeit. Also von den Grünen, würde ich sagen. Aber ja. Schlechtere, das gehört zu den Besseren. Der Grüne. Ja, der Grüne, klar. Mieten, die man bezahlen kann, ist auch ein anderes Ding. Ich bleibe mal bei dem Ersten. Da muss man mal Klarheit schaffen drüber. Was heißt das eigentlich? Überlegt euch doch mal selber. Ihr werdet gefragt, ob ihr mit dem Einkommen, das ihr habt, mit eurem Lohn auskommen könnt. Was ist das für ein Maßstab, der da angelegt wird? Ja, da kann ich gerade mit auskommen. Das Auskommen ist nichts anderes als der Hinweis darauf, ich verdiene so viel, dass ich gerade über die Runden komme, dass ich mit dem, was ich verdiene, mich hierzulande einigermaßen als Lohnarbeiter, als Angestellter, als Facharbeiter reproduzieren kann und weiterhin meine Dienste dem Kapital zur Verfügung stellen kann. Das ist der Kern von Auskommen. Und dieser Kern von Auskommen ist deswegen auch nichts anderes als das, was der Kapitalismus systemisch erfordert. Der erfordert in der Tat ein Auskommen der Leute, sodass sie mit dem Geld sich als Arbeitskraft erhalten und lebenslang für das Kapital arbeiten können. Das ist der Gehalt von solchen Parolen. Und auf die darf man nicht reinfallen, die muss man kritisieren. Dasselbe könnte ich jetzt auch für Miete, muss man Mieten, die jeder zahlen kann, machen. Das sind Punkte, auf die man eingehen muss. Das müsst ihr euch merken und damit müsst ihr auf die Leute zugehen. Lukas, eine ganz kurze Replik und dann da hinten der Herr mit der Brille. Genosse. So. Ich finde es ein bisschen schade, dass... Gleich. Ich finde es ein bisschen schade, dass sozusagen, wie soll ich sagen, die Kritik an der Demokratie wurde vorgebracht. Diese wurde für eine im Großen, nicht nur im Großen und Ganzen, vollständig falsche Art und Weise, wie man irgendwie lebt, leben kann, wie auch immer. Also da wird Herrschaft organisiert und so weiter. Und dann habe ich versucht, aus diesem... lauter, glaube ich. Okay. Und dann kann man doch, nachdem diese Kritik einem eingeleuchtet hat, muss man doch, denke ich, den Schluss ziehen, darauf, vielleicht lese ich da was rein, aber ich denke, der Schluss, der da nahe liegt, ist ja, diese Demokratie abzuschaffen. Das geht ja nicht so leicht. Und dann kommen wir in politmethodisches Geschwätz, definitiv. Also, es ist jetzt klar, Demokratie ist falsch, schlecht. Du meinst, was dir fehlt zum Abschaffen ist, dass du weißt, wie? Das wäre ja dann die nächste Frage, oder nicht? Wenn man den Schluss gezogen hat, dass die Demokratie, dieser Staat, alles dran und drum abgeschafft gehört, dann kann man sich auch die Frage stellen, wie das bewerkstelligt werden sollte. Das ist doch der Schluss, der aus dem Argument gezogen werden muss. Wir müssen uns erstmal verständigen über diese Scheiße. Du redest darüber, eine Strategie, wie man dann gesellschaftlich... Ich habe gar keine Strategie vorgeschlagen. Ich habe nur einen Schluss vorgeschlagen, den man aus diesen Argumenten ziehen könnte. Aber der Schluss, der ist doch schon auf das Problem, dass sie die mitschreiben. Leute, wir haben später, das habe ich übrigens vergessen anzukündigen, noch viel Zeit beim Bier, uns gegenseitig anzuschreien oder den ganzen Abend uns das anzuhören, was wir einige zu sagen haben. Wir treffen uns in der Gorki-Kantine gleich danach. Aber jetzt erstmal da hinten, ich glaube, du hast schon ziemlich lange gewartet, was zu sagen. Also danke vielmals. Es gibt ein türkisches Sprichwort unter den Linken. Zwei Institutionen sollte man nicht hinter den Kulissen schauen. Einmal Wurstfabrik und einmal die Demokratie. Okay? So, wenn man von, ich finde es sehr gefährlich, wenn man Marx, Lenin, Engels zitiert und dann dessen bewusst ist, dass wir in einer Klassengesellschaft sind, dann ist die Frage, ist das in einer automatisierten Klassengesellschaft eine Demokratie überhaupt möglich? Oder ist das eine Illusion? Machen wir was vor? Diese Frage sollte man sich wirklich stellen und es ist verdammt gefährlich. Man sollte nicht zum einen, wie die Geschichte es gezeigt hat, zum einen eine Tragödie und zum zweiten Mal eine Komödie machen. Zum Beispiel Mai 45 hat die Kommunistische Partei Deutschland dem deutschen Volk vorgeschlagen, nicht die Diktatur des Proletariats aufzubauen, sondern eine Demokratie aufzubauen. So, hier sind wir jetzt gelandet. Willkommen. Das andere ist, man sollte die Frage stellen, und hier ist meine Frage direkt an dich: Hat diese bürgerliche Demokratie oder die Bourgeois-Demokratie auch eine wirtschaftliche Hintergrund, eine wirtschaftliche Basis? Besser gesagt, was ist mit den Produktionsverhältnissen, nicht nur in Deutschland? Zum Beispiel, was hat das eigentlich mit der ganzen Ausbeutung und Unterdrückung der dritten Welt, mit dem Privileg und Parasitismus in dieser Gesellschaft und die Demokratie, die wir seit 1848 haben und eine gewisse Gewohnheit mit sich gebracht hat? So, hier ist die Frage zum Beispiel, warum sagt der Marx im Gotha-Erfurt-Programmkritik, dass in einer Gesellschaft, in einer Klassengesellschaft zum Beispiel, keine gleiche Erziehung geben kann? So, wie können wir dann anfangen, hier irgendwelche Illusionen zu verbreiten? Ich würde sehr mich bedanken bei dem Herrn Professor. Sie haben wirklich aus meiner Seele geredet in Bezug auf Demokratie. Aber was Faschismus anbetrifft, Ihre letzten Worte hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Denn, erinnern wir uns, 2018, 30.000 Leute in Dresden bei der Pegida-Demonstration oder Kundgebung, als es darum ging, mit den Flüchtlingen in Lampedusa, haben 30.000 Menschen den Slogan gerufen: Absaufen. Erinnern wir uns, vor ein paar Jahren hier in Berlin, während der Pandemie, haben die rechten Kräfte für eine Übergangsregierung aufgerufen und versucht, das Parlament in das Parlament einzumarschieren. So, überlegen wir uns, apropos Bonapartismus, zum Beispiel Höcke zitiert nicht Bonaparte, sondern eher Hitler. Und überlegen wir uns, wenn wir an die Macht kommen, sei es mit Koalition oder ohne Koalition, wo würde das eigentlich noch hinführen? Das wäre meine Frage an Sie, Herr Professor. Wollen Sie gleich antworten? Ja. Sie haben sehr viel angesprochen. Zwei Sachen würde ich nur sagen. Ich höre auch schlecht. Zwei Sachen. Hinsichtlich der, wie du es gesagt hast, ökonomischen Basis der Demokratie. Da sind wir uns völlig einig. Ich habe am Anfang gleich gesagt, die Demokratie ist die politische Herrschaftsform Richtig. Der kapitalistischen Gesellschaft. Und die Zustimmung zu jeder, in jeder Wahl ist zugleich die Zustimmung zum Gewaltmonopol und zum kapitalistischen System. Und ich habe drittens gesagt, das sind alles Sachen, die man aber noch klären muss. Ich habe gesagt, die gesamte kapitalistische Raison, also das, was der Kapitalismus erfordert, damit Kapital und Staat davon profitieren, ist in den Ministerien felsenfest etabliert. Ich müsste jetzt einen Durchgang durch die Ministerien machen. Das würde aber einen eigenen Vortrag bedeuten. Deswegen bleibt es in dieser Hinsicht bei einer Behauptung. Vielleicht leuchtet es ein. Also das ist völlig klar. Demokratie ist die politische Form der Herrschaft, die den Kapitalismus sichert, zum Erfolg führen soll. Und zwar nicht nur nach innen, sondern nach außen imperialistisch gleichermaßen. Da sind wir uns völlig einig. Im zweiten Punkt möchte ich Ihnen zu verstehen geben, 30.000 in Dresden bei Pegida. Überleg doch mal, nachdem wie jetzt national und europäisch die Flüchtlings- und Migrationspolitik organisiert ist. Ich habe vorhin gesagt, da ist die AfD rechts überholt worden. Da sind die 30.000 inzwischen dabei. Dafür sind sie ja gerade auf die Straße gegangen. Da sind sie jetzt dabei, und zwar bei der Ampelregierung, bei der CDU-Regierung und bei dem, was die Europäische Union, auch so ein demokratisches Ding, was gerade gewählt worden ist, ich weiß nicht, wer von euch zur Wahl gegangen ist, gleichfalls als neue Flüchtlingspolitik mit übelsten Konsequenzen, will ich jetzt nicht drüber reden, wäre auch ein eigenes Thema, beschlossen hat. Jetzt hier hinten mit der Kappe und dann nach vorne. Ich finde das auch ganz schön. Also wir haben, das muss mich glaube ich auch Lukas anschließen, zuerst über Demokratie, über den bürgerlichen Demokratiebegriff, über die reelle Demokratie unterhalten. Aber ich bin wirklich bei den Hängen, was du gesagt hast, ich glaube, dass ja auch dieser grundlegende Konsens herrscht, dass es so wie Scheiße ist, dass es abgeschafft gehört. Aber was mich interessiert ist, auch wenn dann schon Begriffe wie Strategie oder Taktik angestriffen wurden, dass wir bitte nochmal da zurückgehen und diesen Standpunkt von der Höchsten einfach als Gesetz nehmen. Also dass sozusagen man den Leuten in Russland sagen kann, ja, Einsatz gegen das Gewaltmonopol ist egal, man kann den Leuten in Brasilien sagen, dass sie für Lula gestimmt haben, ist egal, okay, bringt alles nichts, alles Kacke. Und was Sie vorgeschlagen haben, war dann nämlich zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Kritik an der Demokratie, wir nehmen jetzt diese Arbeit und hilft daran und rennen dann irgendwie zu den Professoren, zu den Eltern in die Stammtische und kritisieren das. Und da bin ich nicht ganz dabei, da bin ich am Zweifeln, da muss ich irgendwie auch kurz rekurrieren, was meine Genossin hier rechts von mir gesagt hat, nämlich, dass ich die Rolle, was ja auch schon gefragt wurde, und die Frage dann, wie klar ich da runterging, nach der gelebten Solidarität. Also wir haben, jetzt kenne ich deinen Namen nicht davor, und jetzt haben wir schon ein paar Mal das Beispiel angerissen von, es wurden 500.000 Euro erkämpft. Es wurden, und da würde ich mich auch dahinter setzen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für Leute in München sichtbar oder für sie merkbar die Lebensbedingungen verändert. Oder auch auf den Punkt von Sarah zurückgehen, dass gesagt wurde, das, was vielleicht die Grüne Jugend am wichtigsten für mich gemacht hat, ist der Glaube daran, dass durch die Solidarität oder was auch immer ich da erfahren habe, oder durch die Bildung, durch die Kritik, durch die erlebt habe, dass die Welt veränderbar ist. Und ich glaube nicht daran, dass diese reine Kritik oder irgendwie den Professor nerven oder irgendwie die Eltern nerven dazu führen wird, dass die Welt auf einmal eine bessere wird. Und ich glaube, dass man ja dann auch aus dieser Kritik in diese Aktivität, in die Solidarität, in die Organisation kommen muss. Und da stimme ich Ihnen oder weitestgehend Herrn Nüssen auch zu, aber ich verstehe nicht, warum wir jetzt über solche Sachen diskutieren, wenn es keinen Vokabel, dass wir da auch mehrheitlich dahinter stehen. Also mich würde das schrecklich interessieren. Wenn wir jetzt diese bürgerliche Demokratie, diesen bürgerlichen Staat komplett ablehnen, was denn da noch zu tun wäre, egal ob jetzt in einer Grünen Jugend, einer anderen Organisation, einer Gegenmacht oder was auch immer wir es nennen wollen, da wäre schrecklich interessiert. Ja. Wer will da drauf? Achso, ich heiße Jan übrigens, habe ich vergessen. Ich bin nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. Wenn ich was Falsches erzähle, musst du mich korrigieren. Es ist so billig, mit Revolutionssprüchen hier aufzutreten. Das ist so eine billige Angelegenheit. Das könnt ihr von mir von morgens bis abends hören. Das taugt bloß alles nichts. Das, was du angedeutet hast, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es richtig verstanden habe, ist überhaupt kein Gegensatz zu dem, was ich will. Das, was ich will, ist ja gerade über die durchgesetzte Kritik, und ich bin nicht der Meinung, Lukas, dass wir uns da schon alle einig sind. Ich will überhaupt noch, ich will da einen Punkt nachher nochmal sagen, der überhaupt noch nicht angesprochen worden ist. Über die durchgesetzte Kritik kommt überhaupt nur sowas zustande wie ein gemeinsames Bewusstsein von dem, was kritisch ist und was sich nicht gehört. Und nichts anderes als das wäre der Inhalt von Solidarität. Solidarität ist nichts Abstraktes, Emotionales, sondern Solidarität, so wie ich sie nur verstehen kann, ist, man teilt Urteile, entwickelt daraus gemeinsame Interessen, und zwar immer ohne Mehrheit. Dass sie immer noch auf Mehrheiten setzen, das ist, man kennt doch den Spruch, eine Million Fliegen haben Recht. Nee, wie geht denn noch der Spruch? Irgendwas zu Fliegen. Weißt du den? Dann sage ich es theoretisch. Scheiße, schmeckt. Mehrheit ist immer die Mehrheit der großen Zahl. Die Mehrheit der großen Zahl und sonst nichts. Lassen wir das mal. Also wie gesagt, so, wenn ich dich so richtig verstanden habe, dann gibt es überhaupt kein Gegensatz zwischen uns. Ja, das war's. Lukas wollte auch noch kurz was sagen. Es ist ja so, es haben sich schon mal Leute zu einem Standpunkt hochgearbeitet, der mit dem Schluss endete, dass diese ganze Sache abgeschafft gehört. Ja, das waren sogar eine Menge Leute. Und die haben verstanden, dass danach, wenn man sich zu diesem Standpunkt hochgearbeitet hat, der Rest immer noch ein Geschäft ist, das besorgt gehört. Nur deshalb hat Lenin, der es mal versucht hat, von Berufsrevolutionären gesprochen. Das ist ein Geschäft, da geht man ernsthaft da dran und fragt sich, nachdem man Leute um sich geschart hat, die denselben Standpunkt teilen, wie dieses Geschäft besorgt wird. Ob die Art und Weise, wie sie versucht haben, dieses Geschäft zu besorgen, richtig oder falsch war, das ist eine andere Diskussion. Man könnte von heute aus sagen, hat zu nichts getaugt. Insofern, dass das Ziel, die Abschaffung von Staat, Demokratie und Marktwirtschaft, ja noch nicht eingetreten ist. Aber diese Taten, die sie mal veranstaltet haben, die wirken immer noch real in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dadurch, dass sie mal versucht haben, die Welt zu verändern und sie nicht so verändert haben, wie sie es gern gehabt hätten. Aber sie haben diesen Versuch schon mal gestartet. Es gibt also keine Garantie dafür, nachdem man sich zu diesem Standpunkt hochgearbeitet hat, dass dann der notwendige Schluss daraus auch umgesetzt werden kann. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Außer, nochmal, am Ende kommst du an politisch-methodischem Geschwätz leider nicht vorbei. Merkst du, dass da kein einziger Gedanke vorkam in deiner gesamten Rede? Da kam sehr wohl ein Gedanke vor. Muss ich widersprechen, kam einer vor. Aber ein falscher. Ich würde jetzt aber noch... ein Satz. Und dann eine Frage noch und dann bewegen wir uns langsam Richtung Gorki. Das Argument von Lukas unter Berufung auf die russische Revolution hat zu nichts anderem geführt als zu dem Argument, Revolution ist möglich, das gibt doch Hoffnung. Übrigens, wie haben eigentlich Lenin und Konsorten zu der Revolution gestanden, weil vorher gab es die nicht. Da gab es die nicht. Das Argument ist nicht klar geworden. Sich immer darauf beziehen, das gab es schon mal und deswegen ist es möglich. Und da schlägt immer, dass der Ausgangspunkt keinen Vorläufer hatte. Da muss es also Gründe gegeben haben, die ohne diesen Hinweis auf die Möglichkeit, die da existiert, vorhanden waren. Also lassen wir das Möglichkeitsgefasel weg und überlegen wir uns, was hier jetzt gegenwärtig an Demokratie auszusetzen ist. Und dann machen wir das so, wie wir zusammen gesagt haben. Ich würde nur kurz hinzufügen, dass ich weder gesagt habe, dass es heute in irgendeiner Art und Weise dessen Schluss daraus folgt, dass es mal wirklich war, dass es heute möglich ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dem Publikum auch keine Hoffnung gegeben. Es ist sogar ein ziemlich hoffnungsloser Zustand, weil wir ja noch nicht mal in der Lage sind, uns Gedanken... Nee, das kann ich einfach nicht. Ja, kannst du rausgehen. Leute, jetzt gleich. Du wolltest noch eine Frage stellen, dann sind wir auch durch. Es gibt ja auch übrigens noch eine E-Mail-Liste, da können sich Leute eintragen für weitere Diskussionsveranstaltungen, wo man sich dann immer weiter auch unfreundlich oder freundlich anklären kann. Ja. Bitte. Bestimmung eines normativen Standpunkts, von dem aus man dieses Phänomen kritisiert? Und soll aus dieser Kritik nicht auch eine positive Bestimmung eines normativen Standpunkts erwachsen? Und das ist ein bisschen verbunden mit deinem Punkt. Also was bedeutet Solidarität? Und das führt mich wieder zu einer Frage an dich. Nehmen wir den Punkt, dass sozusagen demokratische Willensbildung, Organisation voraussetzt. Die Frage ist, braucht man nicht einen normativen Standpunkt, um die Parameter, um die Prinzipien dieser Organisationsform zu bestimmen? Braucht es nicht sozusagen eine Grundhaltung, einen vorläufigen Begriff davon, wie man sich organisieren sollte, damit eine Organisation entsteht, die diese Parameter weiterentwickeln kann. Also meine Frage ist allgemein die einer zumindest vorläufigen, zumindest grundsätzlich bewussten, regulativen Idee davon, was man an die Stelle von Demokratie setzen soll. Danke. Sind wir schon bei Schlussworten oder noch nicht? Ja, ich würde sagen Schlusswort, ja. Antwort nein. Und zwar unterstrichen normativ. Frag dich doch bitte mal selber, wie du dir ein vernünftiges Leben vorstellst. Welche materiellen und nicht materiellen Interessen du gerne leben würdest. Nichts anderes als das wäre das, worum es dann ginge, aber bitteschön daraus keine verbindliche, für alle gültige Norm zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite, jetzt bin ich wirklich schon beim Schlusswort. Ich habe vorhin gesagt, ich traue dem Frieden nicht, wenn alle sagen, ja, du hast ja recht. Ich traue dem Frieden überhaupt nicht. Eine Sache will ich nochmal ansprechen. Es ist überhaupt noch nicht angesprochen worden, was ich für den zentralen Widerspruch der Demokratie gehalten habe. Dass Leute einer Herrschaft über sich aus freiem Willen zustimmen. Das ist das Prinzip, was hier gilt. Und ich habe gesagt, das ist absurd. Und habe dann versucht zu erklären, wie diese Absurdität wirklich gemacht wird. Dass die Leute das tatsächlich machen. Und bitte schön über diesen Punkt und meine Begründungen, übrigens, ich habe mir gerade überlegt, den Text, den ich angedeutet habe, den baue ich aus und stelle bei mir auf die Seite, auf meine Hüsken-Seite, die findet ihr im Netz. Das ist also ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, den man klären muss, der ist überhaupt nicht Thema geworden hier. Und mein Schlusswort ist, als ich zum ersten Mal hier den Titel gelesen habe, Demokratie und die Linke, die ja wohl die Frage enthalten sollte, wie steht die Linke zur Demokratie, habe ich gesagt, ach Mensch, ist euch nicht aufgefallen, dass die Frage ganz umgekehrt geht? Dass man sich heute fragen muss, wie steht denn die herrschende Demokratie heute zu den Linken? Ich will nicht sagen zu uns. Wie steht die eigentlich zu den Linken? Und da habe ich vorhin schon ein paar Sachen gesagt. Die Demokratie ist inzwischen so erfolgreich, dass sie es sich leisten kann, eine Strategie gegen Extremismus jeder Art einfach vorzustellen. Schon wird sie von der Öffentlichkeit der vierten Gewalt übernommen. Schon wird sie sowas wie ein Leitfaden auch von Unterrichtsthemen in der Universität und in der Schule. Und das steht nicht dafür, wie manche Linke immer noch denken, oh Gott, wenn der Staat jetzt sich gegen Extremismus wappnen muss, dann ist er ja in einer Verteidigungssituation. Es ist genau umgekehrt. Die Art und Weise, wie er sagt, wie man damit umgehen muss, legt vor, alle Machtmittel, die er in der Hand hat, und von denen er sagt, wenn die Zeit kommt, wende ich sie an. Wenn die Extremisten uns tatsächlich so stören, dass sie den Parlamentarismus und das, was wir politisch wollen, angreifen, dann schlagen wir zu. Das ist erstens die öffentliche Denunziation, das ist das Verbot und das ist die Bestrafung bis hin zum Parteiverbot. Das sind alles Instrumente, die liegen vor, die werden hierzulande angedeutet und das ist das Verhältnis der Demokratie zur Linken heute. Sarah, willst du dein Schlusswort anschließen? Ich versuche vielleicht auch noch mal kurz auf die Frage einzugehen, auch wenn ich an dem, also ich glaube, wenn ich mich frage, wie politische Organisation stattfindet oder was dazu mein Standpunkt ist, wie ich den vorhin schon einmal, also häufiger erläutert hatte, dann mache ich das ja erstmal aus dem Standpunkt raus. Ich glaube, wir leben in einer Klassengesellschaft und ich glaube, es gibt bestimmte objektive Interessen, die ich mit sehr vielen Menschen in der Gesellschaft, qua wie die Gesellschaft konstituiert ist, eigentlich teile und um die es immer wieder in unserem eigenen Leben knapp bemessen ist, wie frei darüber zu entscheiden, wie ich meinen Tag, mein Leben verbringe, ein Zuhause zu haben, mit dem ich mich wohlfühle, Beziehungen zu Menschen zu führen, wie ich sie führen möchte, etc. pp. Weil das weiter beschnitten ist. Und wenn ich mich jetzt frage, wie politische Praxis für mich stattfindet oder was ich glaube, was ein Potenzial hat, dann habe ich das ja auch damit begründet zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, diese gemeinsamen Interessen zu finden und sich zu fragen, kann man etwas gemeinsam dagegen tun? Und dann ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt eine normative Idee des ich glaube einfach, zusammen ist schöner, sondern es ist ja eher sehr interessensgeleitet zu sagen, ich glaube, es ist zusammen durch, also ich organisiere mich mit anderen, weil ich glaube, zusammen sind unsere gemeinsamen Interessen durchsetzbar, alleine sind sie wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Dass sowas natürlich auch immer einen gewissen normativen Hang hat davon, dass man zum Beispiel so etwas wie Gemeinschaft vielleicht schön findet. Also kann ja auch sein, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die sich politisch organisieren, obwohl sie Gemeinschaft gar nicht schön finden, aber sie organisieren sich dann trotzdem politisch, weil sie wissen, keine Ahnung, sonst wird der Lohn halt nicht höher. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist es bestimmend für die politische Organisation tatsächlich der Ausgang von den Interessen. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass alle Menschen unmittelbar gerade nach ihren objektiven Interessen handeln, sondern dass ich darin eine Möglichkeit sehe, gemeinsam Interessen, die ich auch vertrete, durchzusetzen. Und ob in einer Gesellschaft, und man soll ja hier nicht träumen, aber ob in einer Gesellschaft, die anders organisiert ist, in der man nicht so atomisiert war, vorhin glaube ich der Begriff und vereinzelt ist, ganz andere Art von normativen Werten überhaupt eine Rolle spielen könnten, das ist glaube ich wirklich eine kleine Träumerei, der man sich aber, finde ich, ab und zu doch hingeben kann, bevor man den Kopf komplett hängen lässt vor den jetzigen Verhältnissen. die Antwort auf die gestellte Frage fällt bei mir ähnlich kurz aus wie bei Frick. Nämlich, ja, da bin ich ganz ehrlich Idealist. Diese Norm ist unabdinglich für die Kritik. Und ganz am Ende wurde auch ein Kriterium, woran die Kritik eben so die Welt misst, reingebracht. Interessen. Und ich würde da nur hinzufügen, dass Interessen, materieller oder nicht materieller Interessen, nicht materieller und nicht materieller Natur, auch ein sehr weiter Begriff ist. Und vor allem haben die Leute, so wie sie in der Welt real existieren, Interessen, wo ich jetzt einfach mal die Norm dranlege, ganz willkürlich, das erscheint mir unvernünftig. Manche Leute haben sehr viel Spaß daran, sich mit anderen Fans eines Fußballvereins sich auf dem Acker zu treffen und sich die Schädel einzuschlagen. Ich habe da jetzt keine großen Argumente, außer dass ich das jetzt erstmal einfach unvernünftig halte. Genauso, das fand ich ganz interessant, ist es ja auch so, habe ich mal so einen Artikel vor kurzem gelesen, irgendwie so russische Neonazi-Szene. Ist jetzt nicht so schönes Feld, aber da gibt es einen Prominenten, der hat sich verdient gemacht dadurch, dass er eben mit auch dann zufälligerweise anderen Fußball-Hooligans sich in einer freiwilligen Einheit natürlich in die Ukraine begeben hat, als Teil der russischen Sache dort gekämpft hat, danach verwundet zurückgegangen ist und dann auch so sich sehr bekannt dadurch gemacht hat, dass er öffentlich gesagt hat, ja, mir macht es Freude, Spaß, anderen Menschen Leid zuzufügen. Das macht mich, um es mal salopp zu sagen, geil. Und dieses Interesse, da habe ich wieder auch nur sehr willkürlich, lege ich da die Norm dran, das erscheint mir irgendwie unvernünftig. Das ist alles. Vielleicht ist das Kriterium von Interessen so weit, aber es ist eine Norm, die am Ende reingeschmuggelt wurde, an der die Welt sich zu messen hat. Mehr nicht. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Ich will noch mal darauf verweisen, dass ich hier noch ganz billige Bücher von mir habe.